Ja, hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge des E-Government Podcast. Ich habe heute zwei Gäste, die dem einen oder anderen auf Twitter mit Sicherheit ein Begriff sind. Einmal Christian und einmal Manuel. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Mögt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Fangen wir einfach mal mit Manuel als erstes an. Manuel, wer bist du genau? Mein Name ist Manuel Attuk. Ich arbeite als Head of Business Development bei der High Solutions AG, als IT-Sicherheitsberater mit dem Schwerpunkt schutzkritischer Infrastrukturen. Und in meiner Freizeit beschäftige ich mich um Dinge wie Gründen und Betreiben einer unabhängigen Arbeitsgemeinschaft kritischer Infrastrukturen, also der unabhängigen AG Kritis, und befasse mich noch mit den Themen Hackback, Ethik, Katastrophenschutz, was alles so aus diesem kritische Infrastruktur und der Grundversorgung der Zivilbevölkerung entstanden ist. Ja, schön, dass du da bist. Christian, wer bist du? Ja, Christian Carlo, mein Name, Chief Security Architect bei der DSOSE, seit 12 Jahren mit dem Thema EID auch unterwegs, dort auch in den Arbeitsgruppen vom BSI, selber diverse Dinge dort implementiert. Insgesamt seit 20 Jahren ungefähr ID, als das Ganze aufkam mit dem Thema E-Commerce, damals beim Kaufhaus des Bundes, QIS-Karten eingebaut für die Identifizierung der Mitarbeiter und zur Freigabe von Orders, darüber über Identrust und die Identrust System Deployment Conference weitergegangen. Das heißt, das Thema ID und auch alle ID-Verfahren, die dazugehören, irgendwo gesehen, viel auch im FIDO-Bereich rumgerührt und gebaut und gemacht. Daher eben mal tief in dem Thema drin und beobachte natürlich auch die aktuellen Projekte daher. Ja, ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Ich euch auch mal hier leider nur virtuell sehe, aber immerhin sehe. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Log4Shell zu sprechen. Nein, natürlich nicht. Nein. Also das kann ich jetzt auch machen, aber das habe ich schon Tag und Nacht die letzten Tage gemacht. Nein, wir sprechen hier natürlich über was anderes, weil wenn ich hier ID-Experten habe und Sicherheitsexperten, dann spreche ich natürlich nicht über irgendwelche Java-Krams, sondern wir wollten über die ID-Wallet sprechen, die ja vor ungefähr 2 Monaten geplatzt ist. Und das wollten wir uns einfach mal angucken. Was da passiert ist, was. Also, ich hätte ja eher gesagt, die ist in einem Feuerball aufgegangen, aber geplatzt kann man auch sagen, ja. Ja, lass uns doch diese Kraftausdrücke erst für später verwenden und wir fangen mal an, sanft an. Okay, wir fangen sanft an mit einem geplatzten Feuerball, verstehe. Genau, mag einer von euch zusammenfassen, was passiert ist oder wollen wir gleich einsteigen? Naja, die Kurzfassung kann ich ja mal kurz vorgreifen. CK kann ja dann mal die Details liefern, aber wenn wir dann einsteigen. Im Endeffekt hat sich das Bundeskanzleramt gedacht, och, wir haben so eine EID seit vielen Jahren, die echt funktioniert, aber irgendwie nicht gut beworben wurde und keiner versteht, wie man digitale Identitäten nutzt und den digitalen Staat. Na, dann machen wir jetzt was Eigenes und zwar Badamdusch mit Blockchain. Juhu. Ach nein, ist ja nicht Blockchain, sondern mir wurde im Projekt erklärt, das ist DLT, Distributed Ledger, und gar nicht Blockchain. Das ist ja was ganz anderes. Aber man hat eben gesagt, wir machen das jetzt mit einer Blockchain-ähnlichen DLT-Struktur. Und ja, das Ganze hat man dann versucht auf die Beine zu setzen mit IBM und der Digital Enabling GmbH von Isatos als Tochter oder ja doch Tochtergesellschaft ist es, glaube ich. Die haben also die App geschrieben und IBM hat halt den Hyperledger sozusagen bereitgestellt und dann hat man im Bundeskanzleramt versucht, das Ganze umzusetzen. Und ja, wie es so kommt, wenn man Blockchain einsetzt, ne? Man glaubt immer fest dran, aber am Ende zählen halt harte Fakten. Man hat es online gesetzt, dann haben Leute drauf geguckt, dann hat sich eine Eigendynamik entwickelt, jeder hat auf ein Stück geguckt, aber jedes Stück, was man anguckt, hat, wie hast du gesagt, ist es geplatzt? Genau. Ja. Und dann gab's nach vielen kleinen Platzern einen großen geplatzten Feuerball, weil die ganze Infrastruktur war unsicher, die Blockchain war irgendwie schrobelig und hatte Man-in-the-Middle-Angriffsmöglichkeiten bei verifizierten digitalen Identitäten. So der ultimative GAU, der eigentlich passiert, wenn du sowas hast. Ja, das war kurz vor der Wahl. Man wollte anscheinend kurz vor der Wahl unbedingt noch online gehen mit dem Ding, um irgendwie zu sagen, juhu, wir haben hier ein Leuchtturmprojekt. Hast du diesen Begriff Leuchtturm inzwischen, aber im Digitalen nutzt man das ja gerne da in der Verwaltung. Ja, und dann war es halt kaputt. Und man hat gesagt, naja, das ist jetzt eine Woche, hat Schwierigkeiten wegen Überlast. Okay, es ist nicht nur die Ballast, wir müssen da ein paar Dinge korrigieren. Na gut, wir brauchen noch was länger, einen Monat. Inzwischen sind ja, du hast gesagt, 2 Monate um und Plan ist im April, also in circa 4 bis 5 Monaten wieder online zu kommen mit dem Ding. Also es ist, ich glaube, ein geplatzter Feuerball trifft es dann ganz gut. Ja, okay. Dann ergänze ich mal. Genau, ergänz mal, bevor ich das Ganze aufdrösel, weil ihr habt wieder so viele Fachworte gesagt, da muss ich gleich da nochmal reingrätschen. Ja. Also vielleicht eine kleine Vereinfachung. IBM spricht selber in seinem Sicherheitskonzept von der IBM Indie Blockchain. Das heißt also, egal ob jetzt andere Leute darauf bestehen, ob das ein DLT ist oder nicht, es ist sicherlich das richtige Detail. Aber gemeinhin wird von der Blockchain gesprochen. Das heißt, es ist auch genau das, was die Politiker dort verstehen. Wenn man Blockchain sagt, dann ist genau das gemeint, auch wenn es im Detail vielleicht anders aussieht. Das vielleicht einfach zur Begriffsauflösung. Ansonsten, ja, wo fange ich da jetzt an? Das ganze Thema ist relativ spontan gestartet letztes Jahr, wo es dann hieß, okay, wir greifen mal dieses eine Ding raus, bauen da diese ID-Wallet, machen da so einen Referenzfall raus, prügeln den auf jeden Fall auch noch durch, um den halt vor der Wahl auch noch zeigen zu können, was auch so ein bisschen dem Thema widerspricht, dass man eigentlich eine Exekutive so vor der Wahl Stillschweigen bewahrt. Das ist mir auch nochmal so von verschiedenen Seiten gesagt worden, dass das untypisch ist. Und man hat hier also auch tatsächlich auf Teufel komm raus agiert. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, wollte fertig werden und wollte noch schnell vor der Wahl Erfolge verbuchen in dieser Digitalisierung. Genau. Und das ist gerade für Security und Identity ist ein Teil von der Security-Welt der falscheste Ansatz, den man fahren kann. Das macht man nicht mit übers Knie brechen, sondern das macht man entsprechend mit einem vernünftigen Vorlauf, vernünftiger Einbeziehung auch von Experten. Und das ist halt auch das nächste Thema, was dort eine Rolle gespielt hat. Es ist halt alles ringsherum, was da passiert ist. Es ist eigentlich eine Sammlung von Hype-Begriffen. Ja, man hat sich so Dinge, die irgendwie sexy klingen, zusammengebaut. Und es hat aber niemand drauf geschaut oder das Projekt mitgesteuert, mit einer Erfahrung im Bereich Aufbau von Identitätssystemen. Ja, also wen muss ich da wie abholen? Welche Garantien, also Sicherheitsaussagen muss ich tatsächlich auch liefern? Und zwar auf allen Seiten, ja. Und das ist halt nicht berücksichtigt worden. Es ist jetzt im Nachgang auch immer klarer geworden, dass diese Kompetenz schlichtweg nicht existiert dort. Die ist nicht da. Ja, aber irgendjemand muss es ja gebaut haben. Da muss da wenigstens einer, da ist ja kein Baukasten, sonst könnte es ja jeder. Richtig, es gibt keinen Baukasten. Du siehst ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Also diesen Baukasten konnte offenbar auch keiner bedienen. Ja, also es gibt so eine Reihe von Standardprotokollen zum Beispiel, die man heute einsetzen würde, ne, die sich so im Laufe der Zeit entwickelt haben, wo man auch sagen muss, seit der EID-Einführung vor 11 Jahren hat sich ein bisschen was getan. Da gibt es jetzt OIDC, da gibt es jetzt FIDO, so seit der 2015er, 2016er Zeitmarke. Und das sind so Dinge, wo man sagt, okay, da hätte man was Fertiges halbwegs da. Da gibt es Leute, die sich mit dem auskennen. Ne? Und auch selbst das wird eben halt komplett verlassen. Man sagt, man baut sich komplett neue Protokolle und man macht das alles mit der Indie-Blockchain und baut sich da halt irgendwas zusammen, schustert sich da auf diesem DIT-Core-Standard, der ja auch in den Draft-Modus zurückgeschickt worden ist, eine neue DIT-Method heißt das dann. Das heißt also, man schreibt dann mal auf, okay, wie kommunizieren die Parteien miteinander und wie sollte halt so eine Identitätsgarantie aussehen? Das ist alles komplett from scratch von sogenannten Blockchain-Experten gebaut, wo aber auch dann zum Beispiel beim Thema ja Security und Kryptographie mitunter auch, ich will jetzt mal nicht Namen an die Wand nageln, aber mir wurde dann auch gesagt, dass in der Abteilung, die da groß rausgeht und sagt, ja, wir haben ja Blockchain-Expertise, dass da zum Beispiel gar kein kryptografisches und Security-Know-how vorgesehen ist. Auch nicht existiert. Deswegen hatte ich nachgefragt weiter oben. Okay. Und ja, aber Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal mit dieser Vorgeschichte so lassen. Ich würde gerne mal einsteigen, weil sonst vergessen wir die ganzen Wörter, die ihr gesagt habt. Hyperledger, Distributed Ledger. Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das alles Blockchain. Aber warum heißt das dann unterschiedlich? Genau genommen ist die Blockchain eigentlich so der Begriff, der mit Bitcoin aufgetaucht ist. Ne? Der Unterschied zwischen einem Distributed Ledger und einer Blockchain ist die, also Distributed Ledger ist die generische Form. Eine Blockchain ist eine Ausprägung davon. Und der Distributed Ledger sagt hier im Unterschied, wir speichern hier keine Daten. Ja, weil die Blockchain zum Beispiel Transaktionsdaten speichert und auch sonst alles andere, also sie zum Beispiel auch Smart Contracts aufnehmen könnte und die dabei ausgehandelten Ergebnisse, so würde der Distributed Ledger nur Metadaten enthalten. Was mehr oder weniger auch nur, sagen wir mal, ich sag mal, frech ein Konfigurationsthema ist, wie viele Daten oder welche Daten ich dort drin speichere oder nicht. Das Grundprinzip ist am Ende ähnlich. Man hat tatsächlich eine verteilte Liste, die halt offen im Netz liegt, die sich zwischen Peers synchronisiert. Das heißt also, jeder kann da sozusagen sagen, okay, ich greife da jetzt rein, synchronisiere mir diesen Anteil und habe die Daten erstmal da. Was man dort noch zusätzlich hinzufügt, sind natürlich verschiedene Wege. Isatos war das dann der Mediator, so eine Art Gateway einzubauen. Also wer darf jetzt auf diesem Ledger schreiben zum Beispiel? Wer hat bestimmte Rechte? Wer darf eine Identität hinzufügen? Wer darf sie wieder entfernen? Was man dann auch gesehen hat in den Projekten, dann nimmt ja die Bundesdruckerei auch wieder eine zentrale Rolle ein, die also aus dem Ausweis einmal die Daten ausliest, dann auf das Endgerät transferiert und dann wird da entsprechend ein Schlüssel dazu erzeugt auf dem Gerät und da landet dann entsprechend der Public Key dann auf dem DLT, der dann verankert ist mit, das ist meine Identität. Also, und dann werden dann Metadaten dran geschrieben, wer darf die zum Beispiel wieder zurückziehen und solche Sachen. Du musst dabei noch erwähnen, dass dieser Mediator, den du nonchalant ganz nebenbei von der Digital Enabling oder Isatos erwähnt hast, ja wieder dieses dezentrale und immer verfügbare System mit einem Single Point of Failure Gateway versehen hat, was ja dann auch unter anderem sozusagen dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Ne? Eine zentrale Gateway-Komponente in einem dezentralen Blockchain-Konstrukt. Ne? Das heißt also auf nicht-nerdisch zusammengefasst, bei Bitcoin hat jeder die komplette den kompletten Ledger quasi auf seinem Endgerät liegen und hier ist dann noch quasi so ein Gateway dazwischen geschaltet, dass nicht jeder alles auf seinem Endgerät haben muss. Das so richtig verstanden? Das nicht unbedingt, sondern es geht auch darum, Rechte zu verwalten. Wer darf etwas? Okay. Der libertäre Gedanke der Blockchain, jeder kann da im Prinzip Dinge reinschreiben und mit Proof of Work oder Proof of Stake wird das dann halt anerkannt im Netz, gilt hier nicht mehr. Ja, weil hier tatsächlich Zwischeninstanzen entscheiden, wer darf Dinge. Und damit ist eigentlich das Konzept der Blockchain oder auch des Distributed Ledgers schon ad absurdum geführt. Ah, okay. Weil da kann ich auch eine Datenbank hinstellen, weißt du? Oder ich kann halt auch eine PKI einsetzen. Das wollte ich gerade sagen, dann brauche ich ja eigentlich bloß eine Datenbank hinstellen oder eine Liste. Ja, richtig. Aber das würde dann nicht Blockchain heißen oder was im Moment ja auch gerne genutzt wird oder genutzt wurde in der Politik, ist ja dann KI oder Quantencomputer und wenn das nicht eins dieser Buzzwords hat, dann ist es natürlich nicht ein krasses Vorzeige-Leuchtturmprojekt. Ja, ich glaube wirklich, es gibt unheimlich viele Szenarien, wo irgendwie Blockchain um der Blockchain willen gehypt wird. Wenn man sich das technologisch anguckt, macht es einfach keinen Sinn, ist ineffizient oder wie das BSI sagt, komplex ohne einen Vorteil zu bringen oder auch nicht ausgegoren und ausgereifte Technologie. Aber es wird eben beispielsweise durch Fördergelder befördert. Das heißt, im Zweifelsfalle gehen auch Unternehmen oder Startups hin und sagen, wir könnten das jetzt so machen, dann interessiert es keinen. Wir können auch eine Blockchain da reinfriemeln, dann kriegen wir viel Fördergeld. Na, dann machen wir das jetzt mit Blockchain, dann ist es finanziert. Insofern ist dieser allein schon dieser Begriff oder diese nicht mal die Technologie, sondern der Begriff einfach nur mit Geld konnotiert und mit Aufmerksamkeit. Und beides oder eins von beiden will man ja in der Regel erreichen. Und da, hier würde ich jetzt sagen, lag es weniger am Geld vom Bundeskanzleramt. Die wollten die Aufmerksamkeit, aber ich glaube, IBM wollte das Geld mit ihrem Hyperledger. So, also da treffen sich dann die Richtigen. Ja, was ich so besonders schön finde an dem ganzen Blockchain-Thema, das Ding ist ja schon uralt. Das ist ja von 1979 und als es Merkle Tree hieß, war es neun. Okay, also ich habe jetzt hier der Ralf Merkle, der war ja hier in München an der Uni und das ist schon uralt, das Zeug. Da hieß es Merkle Tree und da war es unsexy. Jetzt heißt es Blockchain und es ist cool. Ja, also einfach Merkle Tree. Vor seiner Zeit. Ja, also tatsächlich. Vielleicht mal zu der Herkunft ursprünglich. Also Blockchain ist ja an sich erstmal der Punkt, dass ich Dinge hashe und dann eine Hashkette baue. Was ist ein Hash? Was ist eine Hashkette? Was ist ein Hash? Ja, genau, weil das ist alles vor Merkle Tree. Also ein Hash ist eine, man sagt das so, kryptografische Prüfsumme. Das heißt, ich reduziere einen großen Datenstrom, eine Datei, eine E-Mail, eine sonstige Nachricht auf eine kürzere Zahl, ja, die dann auch immer noch lang ist, aber meinetwegen aktuell mit Char 256 kommen dann 256 Bits raus, die mir mit einer gewissen Kollisionsresistenz das Ding eindeutig zuordnen. Kollisionsresistenz deswegen ist es klar, wenn ich also einen Dateninput, der meinetwegen zwischen ein paar Kilobyte für eine längere E-Mail bis hin zu etlichen Megabyte für meinetwegen einen MP3-File variieren kann, dann ist es natürlich so, wenn ich das auf 256 Bit reduziere, dann habe ich die Gefahr, dass das kollidieren kann. Das heißt, ich habe zwei Inhalte, die denselben Hash erzeugen. Und das also zeichnet eine Doppelung quasi. Das ist eine Doppelung, genau, richtig. Aber das ist genau die Kunst eigentlich. Man sagt halt so maximale Entropie pro Bit, was man bei den Hash-Verfahren erreichen will, dass sie eben halt genau kollisionsresistent sind. Ja, dass sie also möglichst nicht solche Kollisionen zeigen und dass man diese Kollision auch nicht absichtlich provozieren kann. Wenn, dann treten sie zufällig auf, aber nicht so, dass ich sie vorher deterministisch einsetzen kann. Das ist genau der Punkt, warum zum Beispiel MD5 und SHA-1 als unsicher gelten, weil dort diese Kollisionsresistenz nicht mehr gegeben ist. Betrifft auch noch einige andere Verfahren. Und wenn man jetzt so also einen Hash hat, der also eine möglichst gute Kollisionsresistenz hat, das sah in den 50er Jahren, wo das übrigens eigentlich herkommt, noch ein bisschen anders aus als dann in den 70ern und in den 2000ern. In den 50ern hat man gesagt, okay, wir können also Texte nehmen, Buchseiten zum Beispiel, können die hashen, ja, und dann können wir die hintereinander setzen. Das heißt also, so ein Hash findet nicht nur immer die eigentliche Seite statt, sondern der enthält zum Beispiel auch den Hash, das Hash-Ergebnis der vorhergehenden Operation. Deswegen Hash-Kette, ja, man hängt es aneinander. Der erste Hash, der da reingeht, zum Beispiel beim Start, da ist man deswegen alles Null, ja, dann merkt man sich 32 Nullbyte und dann nimmt man den ersten Inhalt. Und ab dem nächsten ist es dann so, dass man den vorhergehenden Hash an den Beginn setzt und danach kommt der nächste Inhalt. Ganz einfach gesprochen. Ja, das kann man noch erweitern, dass man Zeitstempel mit dran hat an den einzelnen Blöcken und so weiter. Das ist eine Hash-Kette, die geht also von vorne nach hinten linear durch. Und dann hat man diese Zwischenhashes, die dabei entstehen, genommen und hat die dann zum Beispiel irgendwo aufgeschrieben, in der Tageszeitung abdrucken lassen zum Beispiel, ne, die dann in Universitätsbüchereien dann auch gelagert wird. Ne, da hat man dann so bestimmten Ausgaben auf Jahre hinweg die Möglichkeit, das Tag genau zu verifizieren. Ne. Zum Beispiel von Montag bis Freitag, Tageszeitung, bupp, kann ich nachschlagen, wann war der Hash wie wo. Und dann habe ich eben halt auch zig Bibliotheken, wo diese Zeitung ist, sodass ich eben halt eine Manipulation an einer Stelle nicht einfach auf alle replizieren kann, sondern ich muss wenn dann alle fälschen, es würde auftauchen. Also ja. Verteilt. Es ist distributed, richtig. Genau. Und zwar distributed in Papier, in Bibliotheken. Das ist tatsächlich der Distributed-Ansatz, der bei der ganzen Geschichte dahinter steht. Nichts anderes, ist total unspannend eigentlich. Und oder vielleicht ist es auch spannend, ja. Also für Buchmacher das bestimmt. Das ist das, wo es herkommt. Ne? Und das hat man eingesetzt, weil man damals noch nicht in der Lage war, so eine Form von Authentizität in irgendeiner anderen Form darzustellen. Ja? Also man war darauf gezwungen, so ein sogenanntes ewiges Log-File zu bauen, indem man das halt irgendwo runterprintet und dann eben halt über Bibliotheken verfügbar macht. Und als man dann weitergegangen ist und die ersten Public-Key-Krypto-Verfahren gebaut hat, sodass das so in die Richtung ging, und das geht dann in die Richtung von Herrn Merkle, das war dann, wie kriegt man effizient solche Ketten von Hashes also strukturiert, ja, dass man die parallelisieren kann. Ich habe jetzt verschiedene Quellen, wo Datenströme herkommen, und dann fällt einem ganz schnell auf, warum kommt der Begriff Baum her? Ja? Ein Baum hat eine Wurzel und dann hat er ganz viele Äste, dann hat er Zweige und hat Blätter. Und diese Blätter sind dann zum Beispiel die einzelnen Datenbestände, die Zweige sind dann genau solche einzelnen Hashketten, die dann eben mal zu größeren Hashketten in Form der Äste zusammenlaufen, die sich dann irgendwann an dem Stamm treffen und in der Wurzel kann man sagen, alles klar, das ist jetzt der finale Wert. Und dann kann ich damit sagen, alles, was hier erfasst worden ist, kann ich damit nachweisen. Ja? Und das war damals eine Zusammenfassung, um so diese damaligen Verfahren tatsächlich möglich zu machen. Und was in der Zeit halt auch geschah, ist, dass Remus, Charmian und Edelman sich hingesetzt haben und haben das RSA-Kryptoverfahren basierend auf einem ganz klassischen mathematischen Logarithmus publiziert, haben auch nachgewiesen, dass man das dafür einsetzen kann. Das war so der erste Schritt in Richtung, wir haben Public-Key-Kryptographie tatsächlich. Und ab dem Moment konnte ich einen beliebigen Datensatz nehmen, hab den, um den meinetwegen von 5-6 Megabyte für ein kleines MP3-File runter zu reduzieren auf so ein paar Bits, um den in so einen Schlüssel reinzustecken. Hat man also einen Hash eingesetzt, hat dann ein PKI-Verfahren genommen, hat das eben signiert mit dem privaten Schlüssel und dann konnte jeder mit einem öffentlichen Schlüssel, den ich natürlich frei verteilen kann, ne, wie so eine Art Telefonbuch, konnte jeder verifizieren, ja, das hat der CK signiert und dieses File ist tatsächlich auch unverändert bei mir angekommen. Darum geht es eigentlich. Ja, ne? Und das war der Punkt, wo PKIs so ins Leben traten, dann hat man das noch eine ganze Weile analysiert und dann in den 80ern kamen die elliptischen Kurven dazu und dann kamen dann auch X509-Zertifikate, das setzte sich dann so in den 90ern so langsam durch und wurde halt richtig relevant, so auch mit dem Internet und dem Dotcom-Boom so in den 2000ern, dass man sagt, ja, wir brauchen sowas wie TLS zum Beispiel, TLS-Zertifikate, HTTPS, ja. Das war dann so plötzlich der Hauptanwendungsfall für so X509 und RSA und so weiter und so fort. Ne? Und das ist eigentlich so der Trick dahinter, wo das herkommt. Das heißt, alles, was Blockchain ist, ist lockere 60 Jahre alt im Zweifelsfall von der Grundidee. Und es ist Technologie, die man verwendet hat, bevor wir die neue Technologie kannten. Und jetzt versucht man so mit Hängen und Würgen und haufenweise esoterischen Argumenten, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, diese alte Technologie irgendwie nochmal aufleben zu lassen. Ja, also sagen, das kann man alles nochmal anders denken, das können wir neu machen. Ja, und wir ignorieren mal den ganzen Rest. In Bestandteilen kann das Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe ein verschlüsseltes Dateisystem, wo ich möchte, dass die einzelnen Datensektoren, ja, wo dann Daten enthalten sind, auch authentifiziert sind. Dass man weiß, alles klar, die Daten sind echt. Einfachstes Beispiel, eine Festplatte geht kaputt und dann kippen da so einzelne Bits. Dann weiß ich nicht mehr, ist denn das jetzt noch original oder nicht. Und da gab es auch so diverse Probleme mit etablierter Plattenkryptografie-Software, die dann zum Beispiel einfach also leere Sektoren vorgegaukelt hat, ohne zurückzumelden, dass der Sektor kaputt ist. Und wenn das zum Beispiel ein Bild war, was als Bitmap gespeichert ist, dann sehe ich eine große schwarze Fläche. Bei einem Röntgenbild kann das auftreten. Dann weiß ich aber nicht mehr, ist das ein defekter Sektor gewesen mit dem schwarzen Flächen in einem Röntgenbild oder ist das tatsächlich schwarz an der Stelle? Ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben zum Beispiel genau für so einen Zweck das angefangen mal zu bauen mit dem Merkle-Tree und Verschlüsselung obendrauf. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der ergibt Sinn, um einzelne Daten, Transaktionen vernünftig nachzuweisen, ist das tatsächlich noch im Original oder nicht, gerade wenn ich es Langzeit speichern will. Und das sind so Anwendungsfälle, da haben wir auch heutzutage durchaus einen großen Sinn und Zweck dahinter. Aber eine Identität im Internet, ja, oder eine Identität, die ich als Person habe, die kommt nicht aus 10, 20 verschiedenen Strömungen, sondern die kommt genau von einer Instanz. Nämlich von dem Staat, in dem ich wohne. Zumindest wenn ich eine sozial-marktwirtschaftliche Orientierung habe, bin ich ja auf staatliche Leistungen angewiesen, dass der Staat sagt mir, wie ich heiße, wo ich Leistungen bekomme, Gesundheitsleistungen, Arbeitslosengeld, weiß der Geier was, ja. Und in dem Moment brauche ich eben halt auch weder eine Konsensfindung noch verschiedenste Datenströme, sondern es reicht mir aus, wenn ich eine Instanz habe, die sagt, das ist er. Und dann müssen eigentlich nur alle Instanzen in der Lage sein, das zu verifizieren und das Ganze möglichst effizient auf der technischen Seite, aber eben halt auch kosteneffizient an der Stelle, weil der ganze Aufwand, der jetzt getrieben wird, der heißt überall neue Technologie reinbauen, Leute müssen das aufgleisen, das Zeug frisst auch einfach Strom, so in der Art und Weise, wie es jetzt arbeitet. Und das muss man einfach mal so gegeneinander legen. Ja? Und da haben wir existierende Verfahren, die das eigentlich alles mal gelöst hatten. Das heißt, dieser ganze Blockchain-Kram kommt eigentlich nur daher, weil irgendwann mal einer Bitcoin erfunden hat als Experiment, was sich dazu entwickelt hat, dass wir hier ein neues Spekulationsmedium haben und die Leute drauf aufgesprungen sind, weil man damit virtuell wunderbar Geld verdienen kann und jetzt finden das alle cool. Genau so. Und da gibt es einen schönen Artikel von einem der Co-Entwickler, die bei Bitcoin sagen, hey, Blockchain ist nichts, was man haben will. Das ist ein notwendiges Abfallprodukt, also Abfallprodukt im Kontext von Giftmüll, der dabei entstanden ist, weil es nicht das effizienteste Verfahren ist, um tatsächlich Dinge sich zu merken oder Dinge auch zu synchronisieren. Es ist aber notwendig, um die Idee von Bitcoin umzusetzen. Für alle anderen Anwendungsfälle sagt der Kollege aber auch ganz deutlich, Leute, lasst es, das ergibt keinen Sinn. Ja? Das heißt also, tatsächlich in der Bitcoin-Welt hat diese Mathematik jenseits der 70er Jahre rückblickend tatsächlich einen Anwendungsfall. Mhm. Ja, weil da trifft das auf. Aber in allen anderen Anwendungsfällen ist das tatsächlich einfach nur Dollarzeichen in den Augen und Hype. Ja, Bitcoin will ja auch einen Wert generieren. Also und einen Wert generieren muss ich Arbeit reinstecken und das brauche ich aber bei einer ID nicht. Die Identität. Ja, aber das ist ja kein Wert, die es generiert, sondern es ist ein Spekulationsobjekt, genauso wie auf Blockchain basierend die NFTs sind auch Spekulationsobjekte. Das ist kein Wert, der gesichert oder stabil ist, sondern ein Wert, der extrem volatil ist. Und dann würde ich da nur bedingt von einem Wert sprechen, weil es einfach ein Spekulationswert ist. Der kann von heute auf morgen gar nichts mehr wert sein und dann ist es kein Wert. Ne? Das stimmt, aber rein betriebswirtschaftlich gedacht, steckst du Arbeit hinein, Arbeit und damit generierst du einen gewissen Wert. Also wenn du aus Mehl, Eiern und Milch einen Pfannkuchen machst, dann hast du Zutaten benutzt und einen Mehrwert generiert. Das ist ja, bei Blockchain ist es so, du nimmst die Blockchain und dann generierst du halt Podcasts. Genau. Gibt es eigentlich einen Blockchain-Podcast bestimmt? Wahrscheinlich. Also mindestens gibt es ja vom Chaos Radio zwei Folgen. Einmal Blockchain, die, den können wir in den Shownotes verlinken, der ist auch super. Der erklärt erstmal die Grundlagen. Da hat Andreas Bog, und das muss ich echt nochmal hervorragend lobend erwähnen. Das stimmt. Andreas Bog hat sehr, sehr, sehr, sehr, sehr geil da drin. Einfach mal nonchalant Blockchain erklärt, aber auch gleichzeitig zersägt. Und dann gab es ja noch den Podcast zu ID-Wallet im Chaos Radio. Da haben wir ja dann ein bisschen gemeckert und gemault und erklärt, warum das kaputt ist. Und das ist ja auch ganz nett geworden. Da haben wir mal ein paar Hintergründe auch erzählt, wie es eigentlich dazu kam, was kaputt gegangen ist, warum es kaputt gegangen ist, die ganzen Details, ne? Genau, über die Details sprechen wir jetzt, glaube ich, nicht. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Genau. Ja, du kannst es gerne noch anzünden, wenn du möchtest, aber gehen wir erstmal zurück zum Thema, wozu brauche ich denn überhaupt so eine ID-Wallet und was ist das überhaupt? Weil ich hab meinen Personalausweis, meine EID, ich kann mich im Internet ausweisen, ich kann mich offline ausweisen, wozu brauche ich jetzt so eine komische Wallet noch? Also salopp gesagt, brauchst du sie ja, weil du die EID kaum irgendwo so richtig verwenden kannst und sie nicht Verbreitung bekommen hat. Der politische Aspekt, den erkläre ich einmal kurz, warum ich denke, dass doof ist, und dann kann CK die Details sagen. Aber aus meiner Sicht sieht's ja so aus. Du willst als Bürgerin einfach mal einen Ende-zu-Ende-Prozess benutzen und sagst, hey, ich habe doch diesen Personalausweis, da ist eine EID drauf. Mhm. Fängt ja schon damit an, dass du, wenn du den Perso kriegst, einfach nur die Frage kriegst, mit oder ohne. Und dann sagst du so, was ist denn der Vorteil? Mit nix oder ohne? Hier ist noch so ein Begleitzettel. Also demotivierender kann man eigentlich nichts mitgeben, weil man kann auch nicht genau erklären, ja, damit können sie jetzt alles digital online tun oder so, weil wäre ja auch gelogen. So, und dann sagen schon viele, vielleicht lieber ohne, ist komisch. Aber wenn du dann doch hast, versuchst du halt sowas wie, okay, ich bin umgezogen, ich kann ja mal mein Kfz ummelden. Und dann fängt die Odyssee an, ne? Du gibst den ganzen Klimper auf deinem Rechner ein und hast aber dann das Kartenlesegerät nicht, wird nicht erkannt, weil du hast das ja erst nachträglich reingesteckt. Du hast ja die Webseite vorher aufgerufen. Dann sagst du dir, dann mache ich es vielleicht irgendwie so, dann kann ich das ja per Handy, hat ja NFC irgendwie oder so, hast aber alles schon eingegeben im Rechner. Ja gut, kannst du alles wegwerfen, musst du alles auf der Krüppel-Handy-Tastatur neu eintippern. Wenn du dann versuchst, EID zu nutzen, sagt das Ding irgendwann Fehlermeldung und am Ende, also so haben wir es zumindest versucht, meine Frau und ich, am Ende sind wir gescheitert und mussten zum Rathaus, um umzumelden. Da war auch der nächste Digitalisierungsfail sozusagen, hey, Sie können natürlich nur digital zahlen, Bargeld geht nicht. Dann so, ja gut, hier ist meine Visa-Karte und dann so, ja nee, Kreditkarte geht nicht, nur Girocard. Ja, was könnt ihr das nicht vorher auf der Webseite schreiben, dass nur dieser einzige Bezahlkanal geht? Ich habe jetzt kein Bargeld und die PIN habe ich nicht im Kopf. So, weil neue Karte gekriegt. Ja, schade, dann ist ihr Zeitslot jetzt um. Machen Sie sich einen neuen Termin auf dem Online-Portal und dann machen wir das beim nächsten Mal. So, und Vorlauf war wieder 3 bis 4 Wochen. Also insgesamt hat der ganze Prozess statt, du hast eine funktionale EID und Backend-Prozesse und Ende zu Ende, so machst du in 5 Minuten zu Hause, hat einfach 2 Monate gedauert, 5-mal halber Herzinfarkt, 3-mal anzünden, 2-mal Brandroden und noch 2-mal zum Rathaus gehen. Der Outcome ist einfach, Ende-zu-Ende-Prozess funktioniert immer noch nicht vernünftig an ganz vielen Stellen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum die Leute A, EID kaum kennen und B, kaum nutzen können. Hm. So, und CK, du darfst jetzt technisch erklären, was eine EID ist und warum man die eigentlich haben will, weil ich will sie haben. Ich will digitale Verwaltung, ich will digitales Rathaus, ich will digitale Prozesse nutzen können, aber bitte vernünftig und sicher und funktional. Ja, danke erstmal für diese Einleitung. Ja, drei Wünsche auf einmal, ne? Das geht nun wirklich nicht. Ist völlig solide. Also ich muss dazu sagen, meine über 70-jährige Mutter hat es dann auch mit Insistieren hinbekommen. Die hat sich da durchgefräst. Die hatte dich dabei. Nee, die hatte mich nicht dabei. Ich war tatsächlich nicht zu Hause im Moment. Also zu dem Thema iKFZ, ich glaube, ich zeige euch mal, wie das geht, weil ich arbeite zufällig für eine Firma, die ein super funktionierendes iKFZ online gebaut hat, das auch mit EID funktioniert. Also trotzdem, das Problem war nicht das Fachverfahren, das Problem war tatsächlich die Behörde. Well, wer hätte damit gerechnet? Ja, also die Meldebehörde meinte auch so, ja, also Warum wollen Sie das überhaupt benutzen? Das bringt Ihnen doch gar nichts. Ja, super, klasse. So im Jahre 2020 sagte meine Mutter so, ja, sie will das jetzt halt online machen und sie hat da alles da und ihr Sohn arbeitet in dem Umfeld und sie sollen da jetzt gefälligst diese scheiß PIN freischalten. Mein Sohn schimpft sonst. Naja, einmal mit dem Flammenwerfer da durchmarschieren dann, ne? Dann können sie mal einmal heiß sanieren. Genau. Jedenfalls mal zu dem Punkt zurück, warum braucht man eigentlich so eine Online-ID? Also ich weiß, dass ich vor auch etwa über 20 Jahren auf jeden Fall mit dem Professor Dr. Bernhard Esslinger, der damals CIO der Deutschen Bank war, genau über das Thema diskutiert habe. Will man eine Internet-ID haben oder nicht? Und Professor Dr. Bernhard Esslinger sagte damals so, ja, nein, das kann er sich nicht vorstellen, das würde er nicht haben wollen. Ich hatte damals aber aus Sicht des E-Commerce, ich war damals bei Intershop und wir hatten dann eben halt so die ersten Public-Projekte, Kaufhaus des Bundes zum Beispiel, gesehen, okay, wir brauchen tatsächlich, wenn wir ja anfangen, von der Kleinkaliber-Munition bis zum Schützenpanzer, irgendwie eine Identifikation der Leute auf der anderen Seite, die das in Warenkorb legen. Und dann bitte auch nochmal von den Leuten, die diesen Warenkorb freigeben. Und das war so der erste Anfang, so okay, irgendwie braucht man schon mal ID. Und das war noch zu einer Zeit, da war so Online-Banking und sowas noch wirklich in den Kinderschuhen. Da fing das gerade erst so an, dass man drüber nachgedacht hat, da gab es die ersten Anwendungsfälle. Und das zeigt aber, dass man halt irgendetwas braucht, mit dem man remote sicher feststellen kann, ist denn die Person diejenige, die man auch tatsächlich erwarten würde, ja, die also berechtigt ist, auf so ein Konto zuzugreifen oder da jetzt eben halt als eine Person XY irgendwas zu bestellen in einem größeren Wert, vielleicht auch sogar in einem Kontext eines Arbeitgebers tätig zu werden. Und das haben wir umso schmerzlicher gemerkt während der Pandemie. Als es dann hieß so, ja, wir müssen hier irgendwie in Richtung Homeoffice gehen, wie kriegen wir das denn hin, dass die Leute remote sicher arbeiten können und dass die dann eben halt auch sich sicher identifizieren können. Ne? Und das ging los auch tatsächlich bei Public Sector als Arbeitsplatz, was für uns interessant war, so an der Stelle, so wie melden sich die Leute an den Fachverfahren von zu Hause an und bearbeiten einfach die Fälle. Wie macht man das? Ne? Also Heimarbeit zu unterstützen, zu ermöglichen. Und das kann man nun auf verschiedenste Art und Weise lösen. Die Privatwirtschaft hat das eine Zeit lang mit so unterschiedlichsten Lösungen von RSA, also zum Beispiel die RSA-Tokens und so weiter gemacht. Die waren aber auch kaputt. Da war die Entropie halt da drin nicht so ganz so ideal. Man konnte das auch knacken. Aber das gibt es so im Hochsicherheitsbereich ist immer dann, wenn es um Intellectual Property zum Beispiel auch ging, ja, oder gerade bei den Amis immer sehr dadurch getrieben, wer da irgendwie an die Regierung geliefert hat oder an irgendwelchen Forschungsgeschichten beteiligt war. Da gab es immer schon einen Markt, wo man sowas gebaut hat, so mehr schlecht als recht am Ende des Tages. Und wenn man das in die Breite tragen will und man sagt, okay, ich möchte jetzt tatsächlich nicht nur einfach als Mickey Mouse im Netz unterwegs sein, sondern ich möchte als EK jetzt hier was bestellen, möchte was auslösen, möchte meinetwegen bei meiner eigenen Firma mein Passwort zurücksetzen, weil ich habe das einfach vergessen. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir aus Compliance-Gründen ja schon feststellen müssen, so ist das wirklich das EK oder nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man tatsächlich der gesamten Wirtschaft in Deutschland ein zentrales Medium anbieten kann und sagen, guckt mal, Leute, nicht nur der Wirtschaft, der Verwaltung, dieser Ausweis, den hat im Prinzip jeder oder jeder hat eine Möglichkeit, ihn zu haben. Und wir haben ein zentrales Sperrmanagement, wir haben ein zentrales Issuing dafür, das heißt also die ganzen Behörden an sich, also die Meldebehörden kümmern sich um das Ausrollen des Devices, wir haben eine zentrale Softwareentwicklung dafür, dass es zumindest erstmal sowas gibt wie eine Ausweis-App und so weiter. Das heißt, ich muss diesen ganzen Kram nicht selber anschaffen. Und ich habe nicht irgendwie wie früher so locker ein Dutzend verschiedene Systeme, die es dann auf dem Markt gibt, sondern ich habe genau eins. Mhm. So, und diesen Punkt haben wir hier schon mal geschafft. Ja, das ist ein Novum. Und das nächste Novum, was übrigens auch wichtig ist beim Thema SSI, weil die Frage ja auch dazu kommt zum Thema digitale Identität. Ich will nicht nur sagen, wer ich bin, sondern ich möchte vielleicht auch selektiv offenlegen können, wem ich was über mich sage. Zum Beispiel reicht eine Altersbestätigung, das heißt, ich bin über 18, ja, ich darf dieses Ballerspiel hier runterladen. Oder aber möchte jemand mein komplettes Geburtsdatum wissen, weil zum Beispiel der Notar, der auf der anderen Seite sitzt, der für mich was machen soll, einfach genau überprüfen muss, ob er wirklich mit dem richtigen CK redet. Und das ist halt genau der Punkt, den der Ausweis auch löst, weil die ganzen anderen EU-Staaten ringsherum, wenn wir nach Österreich, nach Belgien, nach Finnland, nach Island etc. schauen, die haben noch alte zertifikatsbasierte Verfahren, ja, also auch schon neuer als das Blockchain-Zeug. Aber Zertifikate haben halt den Nachteil, dass ich immer alle Daten gleichzeitig übertrage. Mhm. Ja, im Falle der Belg-ID war es so, dass man dann den kompletten Personendatensatz bis zum Hash des Passbildes direkt auf der Leitung übertragen hat. Und wenn man das halt in einem mehr oder weniger unsicheren Kanal gemacht hat, dann konnte man tatsächlich als Angreifer mitlauschen und einfach echte belgische IDs mitschneiden und hatte die dann zumindest erstmal auf Tasche. Und das ist der Punkt, den man hier also auch verhindert, dass es nicht einfach nur irgendein Zertifikat ist, was dann auch bei Estland ganz wichtig festgenagelt ist auf ein kryptografisches Verfahren, sondern was die EID auch kann, ist, dass sie hat schon Kryptoagilität. Das heißt, wenn man feststellt, bestimmte Verfahren sind über die Zeit gealtert, sind jetzt unsicher, ne? Siehe so ein Ding wie Log4j würde uns erwischen in der Mathematik. Dann könnte man beim Ausweis ganz einfach sagen, okay, man tauscht transparent im Feld die Kryptografie unten drunter aus. Das kriegt der Anwender überhaupt nicht mit. Haben wir übrigens auch schon 2-3 Mal gemacht. Aber im positiven Fall, wir haben einfach nach oben geupgradet, also größere Schlüssel unten drunter gebaut. Das passiert transparent. Und das sind so Eigenschaften, die auch bei den SSI-Prinzipien gefordert werden. Ja, die SSI-Prinzipien sind auch jünger als die EID. Aber vieles, was da drin steht, ist sicherlich erstmal keine doofe Idee. Und genau das machen wir aber auch die ganze Zeit schon. Und da kommen wir zum sichersten, oder nicht zum sichersten, wichtigsten Aspekt bei der ganzen Sache. Warum ist das nicht so verbreitet? Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Hürden. Das, was Manu auch schon gerade sagte, dass gerade die Integration, die Anwendung von der ganzen Geschichte immer auch irgendwo schwierig ist. Das fängt an, dass das eben halt Anwendungen gibt, die das nicht richtig können. Der Support für die Bürger durch die Bürgerämter ist auch nicht so ideal. Das heißt, da wird oft noch von abgeraten und ach, dieses Internet, dieses neumodische Zeug, das wollen sie doch überhaupt nicht. Und dann sind die Bürger auf sich selbst gestellt, ne? Und müssen dann suchen. Und tatsächlich ist es auch so, dass man also für diese EID-Services, die man da anwendet, an wenige Anbieter herantreten muss, was in der Weile Zeit braucht, was Geld kostet. Da muss ich Entwickler haben, die das Thema verstehen, die das betreuen können. Ich muss meine Datenschutzerklärung bauen, ich muss meine TLS-Zertifikate da registrieren, ne, muss sie verknüpfen. Das kostet alles richtig Geld. Also man entrichtet auch regelmäßig Gebühren für. Und das ist ein Modell, was wir tatsächlich organisatorisch drehen können. Ja, dafür müssen wir den Ausweis nicht abschaffen, sondern wir müssen einfach mal diese Art und Weise, wie eine Behörde oder auch ein ziviles Unternehmen in der Lage ist, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier einen EID-basierten Prozess anbieten. Den brauchen wir einfach nur zu modernisieren, weil da hat sich auch einiges getan und der ist immer noch genauso Hornbein alt wie vor 12 Jahren. Aber wenn ich dich richtig verstehe, haben wir mit dem Personalausweis, viele nennen immer noch den neuen Personalausweis, haben wir ja quasi schon SSI vollständig implementiert. Es ist zwar jetzt kaputt gemacht worden, weil man nicht mehr verschiedene Zertifikate beantragen kann, sondern wenn man ein Zertifikat hat, kriegt man gleich einmal alles. Aber wenn wir es so anwenden würden, wie es mal gebaut wurde, hätten wir schon SSI und wir müssten uns nicht irgendwelche SSI-Wallet-Apps oder sonstiges bauen. Genau, also exakt so wäre es, weil die Daten sind dezentral. Das System erlaubt tatsächlich hier auch mehrere Issuer. Das System erlaubt jetzt schon mehrere Independent Verifier. Das heißt, ich muss nicht, das ist gerade ein ganz wichtiges Konzept bei SSI, dass ich nicht durch einen zentralen Gateway-Prozess durch muss, ja, der dann mich zuordnet zum Beispiel und dann sagt, alles klar, das ist der Thorsten, das ist der Manus, das ist der CK, sondern ich selber habe das Ding bei mir, gehe zu jemandem hin und sage, bitte verifiziere du. Und diesen Aspekt haben wir schon. Ne? Also meinetwegen, der DATEV hat ihren eigenen EID-Server, eine Governicus hat eigene, eine Bundesdrucker hat eigene, wir haben eigene, viele andere, ihr habt auch eigene EID-Server, denke ich. Und in dem Moment sieht man schon diese Dezentralität. Ja? Und sicherlich wird jetzt nicht jeder so einen EID-Server betreiben, ja? Aber es hat prinzipiell erstmal mehrere Anbieter auf dem Markt und jemand, der das dann nutzen will, hat eine freie Anbieterauswahl. Das heißt, da habe ich eine Dezentralität drin. Was natürlich richtig schön wäre, um SSI halt tatsächlich noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Das ist tatsächlich sowas wie ein Grundrecht auf digitale Identität. Das heißt also einfach die Unterstützung zum Beispiel Bedürftiger zur digitalen Teilhabe. Weil das ist momentan, glaube ich, noch nicht geregelt und das regelt ja auch so eine ID-Wallet nicht an der Stelle. Und dann hätten wir tatsächlich ein System, was vernünftig offen standardisiert ist, was, um es mal so zu sagen, auch gut abgehangen ist. Ja, weil Frankreich führt das jetzt 2022 nämlich auch ein, gerade weil es nämlich nicht so doof ist. Und das ist halt so ein Aspekt, den man einfach nur mal vernünftig unterstützen, weiterverfolgen müsste. Aber ich reflektiere kurz in die Vergangenheit. Wir hatten das Thema zur Zeit des Griechenland-Konflikts, ne, als es da hieß, wow, wir brauchen alle Geld. Schon mal. Und da hat dann nämlich auch das Bundeskanzleramt gesagt, okay, wir streichen jetzt mal 25 Millionen Euro raus. Das war nämlich eigentlich dafür gedacht, um die Bürgerämter einfach auch zu schulen. Das war Geld, was dafür da war, damit die Leute da aufgegleist worden sind. Wie funktioniert das? Wie betreue ich den Bürger? Wie tut das alles? Das hat einfach nicht mehr stattgefunden. Ja, also da habe ich ja auch schon öfter drüber gesprochen. Als wir die fünfstellige Postleitzahl eingeführt haben, gab es Fernsehwerbung, Radiowerbung, Zeitungswerbung, überall war eine Riesenkampagne, weil unsere Postleitzahlen jetzt eine Stelle mehr haben. Aber für sowas Wichtiges wie der Personalausweis ist neu und der hat auch Funktionen, die euch echt weiterhelfen können und so nutzt ihr den. Da hat man nichts gemacht, außer irgendwelche komischen Billo-Flyer gedruckt. die man mit dem, ja, mit dem Ausweis bekommen hat und direkt weggeworfen hat, noch bevor man das Bürgeramt verlassen hat. So ungefähr, ja. Weil da stand auch nicht viel Hilfreiches drin. Ja, aber ich habe ja, mehrere von diesen Lesegeräten, inzwischen verschiedenste Modelle. Am Anfang lagen auch diese gleichen Flyer bei den Lesegeräten mit bei. Ja, ich glaube, ich habe diesen Flyer sogar noch original hier irgendwo in irgendeiner Kiste liegen, weil ich den so witzig fand. Ich habe auch noch einen Karton. Aussagelos. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich den Flyer bekommen hatte damals, auch gedacht, was will der mir sagen? Also der spricht mich nicht mal an und ich tue ja schon so, als würde ich diese IT-Gedöns kennen. Wie soll das denn bei meiner kleinen Schwester, bei meinem großen Bruder und bei meinem Onkel funktionieren? Genau nicht so. Ja. Also ich kenne eine Stadt, also die Stadt Ingolstadt, die war ja von Anfang an dabei. Die haben vor 10 Jahren direkt angefangen mit EID und die haben tatsächlich die Bürger aufgeklärt. Die haben bei jeder Aushändigung nicht nur diesen komischen Flyer gegeben, den haben die Bürger dann auch nicht angeguckt, aber die haben aufgeklärt. Die haben gesagt, wir haben hier ein Bürgerserviceportal, da könnt ihr das und das machen, da müsst ihr euch mit eurem, das Lesegerät könnt ihr hier kaufen oder ihr kriegt hier so ein, da gab es am Anfang diese einfachen Lesegeräte noch dazu geschenkt, wenn man die haben wollte und haben aufgeklärt. Und diese Aufklärung hätte eigentlich überall stattfinden müssen. Ich habe damals meinen ersten neuen Personalausweis in der Stadt München beantragt. Ist auch 10 Jahre her inzwischen. Und die wollten mir noch nicht mal die EID freischalten. Da musste ich extra drauf hinwirken, dass die mir die EID freischalten, weil die braucht man ja nicht. Richtig. Ja, das ist doch schon inhärent Fail, oder? Ja. So, also das zeigt ja auch, wie dermaßen wir zwar technisch eine EID funktional und super gebaut haben, aber wie... Das ist wie bei guter Kryptographie, ja. Der Algorithmus und die Schlüssellänge sind hinreichend sicher. Also alles total toll. Aber die Einbettung und Implementierung in die Systeme ist meistens das, womit du dann einen erfolgreichen Seitenkanalangriff machst. Mhm. Und genauso haben wir nicht geschafft, diese wirklich sichere und gute EID in sozusagen die digitale Verwaltung einzubetten oder besser gesagt in die analoge Verwaltung einzubetten und was Digitales draus zu machen. Und dieses Einbetten funktioniert einfach nicht, weil das so widerspenstig ist gegen Digitalisierung und deswegen eben auch nicht sauber da drin funktionieren kann, obwohl wir es eigentlich klar sehen und sagen, ey, das müsste man doch so machen und dann läuft das super. Aber leider tritt dieser Fall nicht ein. So, ne? Aber lasst uns mal zurückkommen zu dem Thema ID-Wallet. Also ich glaube, kurz zusammengefasst, EID sollte man eigentlich weiterentwickeln. Ist ein SSI schon vorhanden? Aber lasst uns mal zurückkommen zur ID-Wallet. Die ID-Wallet kann ja noch mehr als nur mich ausweisen. Die ID-Wallet konnte unter anderem mich in einem Hotel ausweisen und mir eine Reservierung organisieren. Und ich konnte dann, glaube ich, damit sogar mein Hotelzimmer öffnen. Und was die ID-Wallet noch konnte, ist Führerschein. Ja, gut, aber das sind alles keine Neuigkeiten. Entschuldigung, aber das sind tatsächlich Dinge, die wir auch schon mit der EID halt durchdiskutiert haben. Das Einzige, was du da brauchst, ist halt tatsächlich eine App auf deinem Telefon, die genau das kombiniert und tut. Und das ist halt bei diesem Ökosystem Digitalität ein Projekt dadurch gegeben, dass dort eine Hotelkette mitgemacht hat. Ich habe tatsächlich Jahre vorher auch schon mit einer anderen Hotelkette gesprochen, um genau solche Dinge zu lösen. Weil genau nur ein Hotel dieser ganzen Kette, was in Berlin ist, 100.000 Karten pro Jahr nachbestellt. Das ist richtig Geld, weil die Karten gehen verloren, die Kunden nehmen die mit, die gehen kaputt, weiß der Geier was, ne? Fallen in Fahrschuhschacht, irgend sowas. Und da haben wir halt auch schon die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir das denn hin, dass wir tatsächlich sagen können, Kunde kommt an, legt das Handy auf den Tresen, dann ist da ein Lesegerät meinetwegen drunter, der spricht per NFC die App an, sagt dann alles klar, hier ist dein Hotelschlüssel, beziehungsweise wenn ich vorher das Ding irgendwo reserviere, dass ich mir das auch in die App importieren kann und dann also auch schon weiß, alles klar, Reservierung ist da und da, so eine Art Travel-Management dabei habe, meinetwegen auch verknüpft mit persönlichen und auch mit den wirtschaftlichen Identitätsdaten, also sprich, zu welchem Unternehmen gehöre ich, bin ich dienstlich da, wie will ich abrechnen und dann diesen ganzen Prozess streamline kann. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was tatsächlich eine ID-Wallet auszeichnet an dem Punkt. Na? Also diese Dinge sind tatsächlich auch schon alt. Hat einen Nachteil auch, wenn man das tatsächlich als App macht, deswegen hat man das früher auch immer zurückgestellt, ist immer der Punkt, wenn das Handy mal leer ist oder es ist nur zwischendrin mal kaputt gegangen, weil man auf der Reise das Ding hat runterfallen lassen, dann funktioniert der ganze Kram nicht mehr. Und dafür gibt's einen anderen Weg, das ist das, wo die Smart EID auch hingeht. Man hat tatsächlich in den Geräten auch Secure Elements. Ne? Gibt da immer so zwei Protagonisten, von denen man hört. Der eine ist Apple, der andere ist Samsung, tatsächlich gibt's noch mehr. Und wenn man so ein Secure-Element da drin hat, dann, ne, dann kann ich auch so ein totes Board nehmen an der Stelle. Ne? Wir sehen uns ja gerade nebenbei, ich halte mal so ein Ding hier in die Kamera. Genau, das Ding kann ich dann eben halt auch nehmen und kann dann dort auch mit diesem Secure-Element immer noch reden, wenn es eben halt keinen Strom mehr hat. Und das wäre der Punkt, wo man dann sagt, okay, das kann ich als Autoschlüssel verwenden. Da kam die Idee nämlich her. Das kann ich dann auch super als Hotelschlüssel nehmen oder eben halt auch als ID immer noch, wenn ich das Ding nicht mehr bedienen kann. Ja, das ist das, wo wir mit Smart EID hinwollen, weswegen ich seit 2014 in dieser ganzen Smart EID-Thematik rumrühre und das alles angeschoben hatte. Und das ist, denke ich, ein Ding, das ist sicherlich sinnvoll, genau sowas zu kombinieren. Das ist ein richtiger Aufschlag. Aber das Ganze würde ich mal loslösen, einfach von dem, wie mache ich das konkrete Identifizierungsthema da drin? Was man jetzt hier versucht zu bauen, ist eine eierlegende Wollmilchsau, ja, die irgendwie alles können soll und nichts davon richtig kann am Ende des Tages. Und wenn man das miteinander integriert kriegt, dann ist das sicherlich eine gute Idee. Aber dafür muss man keine Blockchain einsetzen, dafür braucht man keine esoterischen Kryptografieverfahren, dafür braucht man nicht irgendwelche Standards, die aus dem Draft-Modus noch nicht mal rausgekommen sind. Ja. Also die Idee gut, schön wäre gewesen, wenn man dieses Geld, was wieder mal woanders hingeht, auch mal einfach da reingesteckt hätte, die EID dort mit reinzubohren und zwar zuverlässig reinzubohren. Nicht nur einfach so, man geht einmal bei der Bundesdruckerei vorbei, die machen aus meiner ID im Wesentlichen eine Art Zertifikat, nennen wir es mal einen ID-Token und schieben mir das rüber und dann habe ich eine App oben drüber, die das Ding dann verwaltet. Also das ist Quatsch, ja, weil... Aber mit der ID-Wallet soll ich doch auch meinen Führerschein zu Hause lassen können. Da soll ich doch meinen Thorsten, Führerschein bei der Polizei vorzeigen können, nur mit dem Handy. Thorsten, seit Jahren reden wir darüber, dass diese Führerscheinnummer, ja, das ist das Einzige, was den Führerschein gegenüber dem Ausweis auszeichnet, dass wir das einfach als Datengruppe in dem Ausweis aufnehmen. Das haben zum Beispiel die Niederländer und auch die Polen verlangt. Die Niederländer haben ja einen digitalen Führerschein. Genau dasselbe mit deiner versicherten Nummer von deiner EGK. Das sind einfach so Dinge, wo die anderen europäischen Länder gesagt haben, Leute, seid ihr bescheuert, warum braucht ihr hier irgendwie drei verschiedene Karten? Ja, das sind alles staatliche, hoheitliche IDs. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch im eIDAS Token, das ist die Norm über dem deutschen Ausweis, der ist ja nur Inkarnation eines europäischen Dokuments, ne? Es gibt den deutschen Ausweis in dem Sinne gar nicht. Es ist, da steht, der ist halt in Deutschland ausgegeben, ja, aber die Technologie ist europäisch. Und deswegen haben wir dort Attribute, ja, das, weil man einfach sagen kann, pro Mitgliedstaat kann er sagen, ach, wir haben noch was anderes, wir haben noch mehr als eine EGK und einen Führerschein, hier gibt's noch einen staatlichen Bibliotheksausweis, ja, dann kannst du den als Attribut mit da draufhauen. Und dann hast du genau eine ID, wo dieser ganze Kram drauf ist, ja. Und das nächste, was eigentlich bei der Smart ID auch interessant geworden ist, ist, du kannst das Ding halt klonen, du kannst dir eben halt eine beglaubigte Kopie davon anlegen und kannst, du darfst mehrere haben. Dann kannst du den ganzen Originalkram zu Hause lassen, wenn du irgendwo unterwegs bist, sei es im Urlaub, auf Dienstreise, weiß der Geier was, abends in der Stadt noch mit Kollegen treffen. Dann nimmst du halt einen deiner Klone mit, dann hast du da deine ID drauf, da ist deine EGK drauf, da ist dein Führerschein drauf, was immer du noch brauchst und gut ist. Und wenn das Ding kaputt oder verloren geht, dann machst du es zu Hause neu. Na? Also vielleicht einen Einschub noch für den digitalen Führerschein und dann kann ich den der Polizei vorzeigen. Ne? In dem Moment hat sich bei mir innerlich ja ein bisschen was gekrümmt und gezuckt, ne? Als ich diesen Prozess mir angelesen habe. Weil ich stelle mir das so vor, ich habe mein Telefon, mein Smartphone, meine tiefsten, innersten Gedankengänge in Chats und Daten, die da drauf sind. Und dann entsperre ich das kurz und reiche das dem Polizisten rüber oder der Polizistin und sag, hier, gucken Sie gerne rein. Ich bin, das ist mein Führerschein. Ey, sowas von nein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nein, ja. Und abgesehen davon, die Funktionalität in ID Wallet, dieses Man in the Middle, war ja so, im Endeffekt, das ist jetzt der analoge Prozess, ich reiche das einer Polizistin rüber und vertraue dann mal drauf, dass sie Polizistin ist. Nö, ich würde mir erstmal den Dienstausweis zeigen lassen. Ne? Würde sagen, es ist schön, dass sie mit einem Polizeiwagen angockeln und dass sie hier einen Anzug anhaben, aber das interessiert mich leider nicht. Ich hätte jetzt gern den Dienstausweis gesehen und dann weiß ich auch, dass sie Hans-Herbert Hupe oder Lieschen Müller sind und mit der Dienstnummer so und so. Und dann dürfen sie meinen Ausweis sehen. Vorher zeige ich den einfach nicht. Punkt. Das ist A, mein gutes Recht und B, ein rechtsstaatlicher, demokratischer Prozess, so sich ausweisen zu können gegenüber. Und was kann die ID-Wallet? Genau diesen Teil nicht. Das Gegenüber musste sich nicht ausweisen und konnte es auch nicht. Das heißt, du hast einer beliebigen Instanz deine validierten und verifizierten Nutzerdaten gegeben, wo du gar keine Option hattest zu sagen, zeig mir doch mal, dass du wirklich Hotel A, Polizist B oder Plattform C bist. War nicht vorgesehen. Also dieser eklatante Gegenverifikationsfail war ja von Anfang an bekannt und ist ein Problem. Man hat es einfach ignoriert bei einem staatlich geprüften, validierten Datensatz der Bürgerinnen. Ich meine, das nicht irgendwie sofort in einer Risikoanalyse auffällt, wo man sagt, das ist ein grundinhärentes Defizit, das ist nicht secure by design, das ist komplett fail, zeigt ja auch schon, mit welchen Gedankengängen diese Menschen in die Risikoanalyse und in die Umsetzung gegangen sind. Die wollten nur umsetzen, Risiko war egal. Ja, vor allen Dingen, ich habe eine verifizierte ID und die wird dann über einen QR-Code ausgelesen oder mit den Augen. Ja, ist mir egal. Die ist verifiziert, aber das Gegenüber ist nicht verifiziert. Also ich gebe meine verifizierten Daten an Dollar Unbekannt. Ob Dollar Unbekannt Augen hat oder einen QR-Code oder sich anzieht wie ein Polizistin oder was auch immer, ist doch egal. Es ist einfach nicht verifiziert. Das kann doch nicht sein. Man nennt das Thema Terminal Authentication. Das ist uralt. Ja. Und Terminal Authentication ist genau dafür da, dass die Gegenseite sich erstmal identifiziert, also quasi ausweist, wer bin ich überhaupt und welche Rechte habe ich. So, damit ich als Nutzer in der Lage bin, zu prüfen mit meinem Endgerät, dem ich vertraue, wer ist diese Seite, ist diese Berechtigung gültig, zeitlich gesehen einfach, ne? Und was darf diese Seite überhaupt lesen? Und dann kann ich das noch sagen, okay, was möchte ich freigeben und was nicht? Und die Hardware unten drunter, zum Beispiel die Smart ID oder EID, die sagt dann alles klar, ich prüfe jetzt nochmal diese Berechtigungszertifikate gegen das, was die Seite lesen will und enforce das. Ja, da kann also keiner sich dran vorbeimogeln und irgendwas auslesen, was er gar nicht lesen darf. Und das ist halt so ein Punkt, der eben halt bei der ID-Wallet komplett vergessen worden ist. Ja, man hat das da gar nicht drin. Also es gibt zu dem DIT-Core-Standard sogar noch die Aussage, ja, das ist out of scope. Relying Party Authentication spielt hier keine Rolle. Ne? Also das ist immer die Identifizierung der Gegenseite. Diesem Beispiel halt Polizei, die den Führerschein kontrollieren will. Mhm. Und das ist halt auch so der Aspekt, wo man tatsächlich eben relativ einfach auch als Angreifer dazwischen grätschen kann. Und dann eben halt, das war ja das Beispiel von Lilith, ne, sich als Helge Braun auszugeben, zu sagen, Helge möchte jetzt deinen Ausweis oder deinen Führerschein sehen. So, dabei ist es aber nicht Helge gewesen, sondern Lilith. Und dass erstmal diese Erkenntnis ankam im Bundeskanzleramt, das hat eine ganze Weile gedauert. Also man hat das überhaupt nicht beraten, man hat das überhaupt nicht verstanden gehabt. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten erschreckt hat. Ja? Also das geht einfach um Architektur und Sicherheitsgarantien von ID-Systemen. Und eine Sicherheitsgarantie in einem ID-System ist nämlich auch der Datenschutz gegenüber dem Anwender, dem Bürger an der Stelle. Das ist komplett vernachlässigt worden. Naja, ich meine, die haben ja auch vernachlässigt, in irgendeiner Form sozusagen mitzubekommen, ob und was das BSI davon hält. Das heißt, man hat sozusagen auf Bundesebene ein Kompetenzzentrum mit vierstelliger Anzahl Mitarbeiterinnen für Sicherheit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in ganz Europa. Ja, wir sind einer der wenigen, wenn nicht der einzige Staat, der sich so ein Bundesamt gönnt, ja. Und was machen wir? Wir ignorieren das erstmal, wir beziehen das nicht ein. Und wenn die dann eine Sicherheitsanalyse schreiben dazu, kennen wir die noch nicht mal. Ich meine, das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? Ja, also ich finde ja unser BSI inzwischen wirklich einen guten Laden mit echt guten Leuten drin. Man muss halt nur drauf hören, was sie sagen. Also das Naja, vor allem muss man erstmal dafür sorgen, dass das, was die sagen, zu einem kommt. Ne? Man kann natürlich auch sagen, oh, wir sind ein Bundeskanzler und wir warten jetzt mal, dass die sich bei uns gefälligst melden. Ne? Oder was auch immer die Ausrede ist, warum man eigentlich nicht in der Lage ist, sich mit dem BSI austauschen zu können. Wir mussten formal übers BMI gehen und das BMI hat leider vergessen uns. Ist mir völlig egal, warum. Kann einfach nicht sein, dass wir diese Bundesämter haben und man nicht schafft, miteinander die Kommunikation aufzubauen und sich abzustimmen und dann auch drauf zu hören und zu sagen, okay, die sagen also Folgendes, dann sollten wir vielleicht gucken, dass wir die Dinge anpassen, weil vielleicht haben die sich damit beruflich öfter und länger und intensiver befasst. Aber das ist ja dasselbe wie sozusagen externe Expertinnen oder auch die Sicherheitsforscherinnen-Community, die da unzureichend oder kaum einbezogen wird oder viel zu spät oder über drei Ecken. Und dann, wenn sie einbezogen wird, oft genug ignoriert wird, selbst auf höchster Ebene. Ich war Sachverständiger im Bundestag für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ja. Alle sechs, nicht nur ich, alle sechs Sachverständige haben echt heftig Kritik abgelassen. Was ist davon im Gesetz angekommen? Also nicht heftig in Form von alles anzünden als doof, sondern auch teilweise konstruktiv und gesagt, naja, dieser und jener Passus so und so. Davon ist fast gar nichts umgesetzt worden. Also wenn man halt Expertise hat, sollte man diese auch nutzen, einbinden, zuhören, und die Dinge besser machen. Ich sehe das alles nicht in dem Ausmaß in der Verwaltung, leider. Ja, an vielen Stellen. Ich muss fairerweise sagen, es gibt auch Stellen, wo das sehr konstruktiv und toll miteinander klappt. Aber auch an dieser Stelle hat man gesehen, so diejenigen, die ID-Systeme, SSI und Wallet-Scan haben sich das einmal kurz angeguckt und gesagt, oh mein Gott, jeder und jede, die man gefragt hat, und dann tun die sozusagen total erschrocken oder noch schlimmer, so wie CK gerade gesagt hat, ne, bis das überhaupt erstmal angekommen ist, was das Problem war, hat das aber auch eine ganz schöne Zeit gedauert. Also die waren noch nicht mal in der Lage zu transformieren und zu adaptieren, was eigentlich das Problem ist, was da Leute kommunizieren. Das ist schon irgendwie ein trauriges Lagebild. Vielleicht hätte das BSI auch so eine rote Warnung wie jetzt bei Log4j machen sollen. Das stand, war sogar in der Tagesschau. Ja, aber wenn du irgendwie, also ich meine, das BSI hat, muss man ja krasserweise sagen, dieses Jahr zweimal Warnstufe rot ausgesprochen. Und das letzte Mal davor war, glaube ich, vor 10 Jahren. Ne? Vor 10 Jahren, dann dieses Jahr und ja, nochmal dieses Jahr. Dieses fiese 2021, ja, zündet ganz schön viel an. Aber wenn du das halt jetzt permanent bei jeder, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit oder bei jedem Digitalprojekt machst, ne? Wenn du permanent Warnstufe rot hast, sehen die Leute halt auch nicht mehr, dass es rot ist. Dann ist halt, ja, Normalzustand, die lallen immer über rot. Das bringt ja auch nichts. Ne? Aber und selbst wenn, dann hätte das BKA-Amt das ja mitbekommen müssen. Die haben ja leider gar nicht mitbekommen, was das BSI sagt. Da können ja auch Warnstufe rot aussprechen, kriegen sie auch nicht mit. Das ist ja irgendwie schon, Vielleicht nochmal kurz zurück dazu, das ist ja nicht nur das BSI. Ich hatte ja zwei Informationsfreiheitsgesetzanfragen gestellt und die eine ging an den BFDI, ja. Die andere ans BKA-Amt. Die vom BFDI kam übrigens extrem vorbildlich mit 31 Dokumenten zurück. Also da gilt auch mein Dank an den BFDI und die Mitarbeiter. Ich muss da immer noch antworten. Was aber dabei ersichtlich ist, dass genau diese Fragen, glaube im März schon vom BFDI gestellt worden sind. Das heißt also, das Thema an sich ist im Bundeskanzleramt auch schon mal präsent gewesen, weil es gibt Antworten darauf aus dem BKA-Amt und man hat es grundsätzlich gesehen. Das Problem war nur hier, dass man sich dort noch rausgerätet hat und gesagt hat, ja, das machen wir schon alles, das kriegen wir schon hin. Dann hat sich das BSI das nochmal angeguckt, hat genau, was Manu gerade sagte, eben halt auch schon gesagt, so stopp aus, Moment, also das geht so nicht, das kann man so nicht umsetzen. Und dann ist es immer noch ignoriert worden. Und ich kenne es tatsächlich selber aus eigener Erfahrung, weil ich saß nämlich mit ein paar dieser Kollegen auch zusammen. Und das war genau dieser Bericht, der nämlich jetzt vom BKA-Amt auch zurückkam, wo es dann hieß, ja, das sind ja alles irgendwelche politischen Hacker und das ist ja hier irgend so eine Community und die machen ja sowieso alles nur doof. Also das ist eine überhebliche, arrogante Einstellung, Fachexpertise im eigenen Land zu ignorieren, einfach nur, um da irgendeine Agenda durchzuziehen. Das ist das Problem. Das ist nicht unbedingt die Technik. Es ist einfach die charakterliche Eignung der Machtsteuerung. Vielleicht sagen wir auch noch mal ganz kurz, das war noch die 19. Bundesregierung, nicht die 20. wie jetzt. Also das war noch die Vorgängerregierung und wir können jetzt hoffen, dass die aktuelle Bundesregierung das besser macht. Ja, ja, definitiv. Schlechter geht ja auch kaum noch. wenn der Maßstab der ist, wenn du auf dem Boden liegst, kannst du eigentlich nur noch hochkommen. Ne? Naja, schauen wir mal. Aber ja, ich habe, also ganz ehrlich, ich habe da auch Hoffnung. Das könnte was werden, ja. Ja, man muss sich bloß mal den Koalitionsvertrag angucken. Da sind ja viele Sachen drin, die unter anderem der CCC hat ja auch eine Stellungnahme gestellt, was die Bundesregierung anders machen sollte. Davon ist einiges im Koalitionsvertrag gelandet. Also das ist schon mal ein großer Fortschritt. Immer so, Ist aber erstmal nur eine Willensbekundung. Ich bin schon noch pinsig und sage, ich möchte auch sehen, dass diese Willensbekundungen transformiert werden. Da stehen ja auch so Highlights drin, wie wir machen das mit dieser OZG-Geschichte jetzt einfach mal schneller. Ja. Also, ja, dann da bin ich ja mal gespannt, wie ihr das hinbekommt, ja, diesen Riesenkahn irgendwie um 3 Grad nach links oder rechts zu bewegen. Das ist ja, haben schon viele ausgesessen, ja. Mal gucken, ob ihr das bewegt bekommt. Wenn ja, Kudos und Respekt, gar kein Thema. Aber so lange bin ich noch verhalten und sage, da kamen schon viele und haben das erzählt. Ne? Mal schauen. So. Ich sage nur 2 Milliarden Euro in 2 Jahren, da kann man sich mal kurz hochrechnen bei einem Tagessatz von 1.000 Euro, wie viel Mitarbeiter das sind oder wie viele Leute das sind. Das gibt's nicht. So viele Entwickler gibt es in Deutschland gar nicht. Ja, das Problem ist ja, du kannst Probleme in der Digitalisierung nicht ausschließlich mit Geld erschlagen. Ja, genau. Du musst ja zum Beispiel in der Verwaltung, machen wir es mal generisch, an den Stellen, wo du solche Projekte einführen willst. Und du kannst ja eine AI, die nicht einfach nur auf Bundeskanzleramtebene beschließen, dann hat keine Kommune irgendwie ein funktionales System oder gibt eine Karte raus und versteht sogar, dir zu erläutern, warum die einen Mehrwert hat. In der Verwaltung brauchst du Menschen, die diese digitalisierten Systeme verstehen, Projekt leiten und Projekt managen können und die sogar in der Lage sind, so eine Ausschreibung selbst zu formulieren, ohne sich Berater und Wirtschaftsprüfer einzukaufen und anschließend so ein Projekt auch zu begleiten, eine Roadmap zu machen und zu sagen, so, was kommt denn, wenn wir Version 1.0 fertig haben? Wie sieht denn die Weiterentwicklung aus? Und nein, das machen wir nicht erst, wenn Version 1.0 auf dem Markt ist und seit 5 Monaten still ist und alle ausflippen, so wie zum Beispiel bei der Corona-Warn-App. Ja, das war der große Fail, den man sich da geleistet hat. Bis Version 1.0 war epic geile Weiterentwicklung und dann war mal Funkstille. Ja, Projekt abgeschlossen, Gelder sind jetzt fix, Roadmap gibt's nicht. Irgendwann sind sie wach geworden und haben gesagt, oh Mist, wir müssen ja doch was tun. Also wenn man dieses Know-how und dieses Wissen in die Verwaltung bringt, dann kann das was werden. Wenn man das nicht tut, können wir ewig warten. Dann können wir auch 2 Millionen, 10 Milliarden oder 100 Milliarden draufwerfen. Das Problem bleibt immer noch dasselbe, weil wir an den Auswirkungen das Geld investieren, nicht in der Ursachenbehebung. Und dann werden wir nach Ende des Geldes wieder in derselben Ursache stecken. Nämlich, es fehlt sozusagen diese Kompetenzen, dieses Know-how, diese Ausbildung in der Verwaltung zu haben und in den Köpfen der Mitarbeiterinnen, Sachbearbeiterinnen und Führungskräfte da, damit die auch wissen, was die tun müssen und damit die auch nicht nur sozusagen Hilfe, ich muss Verantwortung tragen, sondern ey krass, diese Verantwortung kann ich entspannt tragen, weil ich einfach weiß, was wir da tun. Da will man doch hin. Das ist die Lösung. Ja. Ja, da müssen wir weg von unserem Wasserfalldenken hin zu einem agilen Denken. Agil ist inzwischen ein Schimpfwort geworden in der öffentlichen Verwaltung. Aber das ist genau das, wo wir hin müssen. Wir sind immer am Weiterentwickeln, immer am Iterieren und es wird immer besser. Und das muss auch in der Verwaltung so passieren. Ja, bin ich bei dir, absolut. Also vielleicht noch ganz kurz, also ich kann das nachvollziehen, warum das agil in der öffentlichen Verwaltung ein Schimpfwort geworden ist. Es ist auch einfach massiv missbraucht worden von allen Seiten. Also ich sehe das selber. Es ist der erste Begriff, den ich vermeide oder auch draufhaue, ist halt agil. Mhm. Ja, was man machen kann, ist tatsächlich so eine Art, also was ich selber auch einsetze, so eine Art V-Modell XT, das kann man anpassen mit einem agilen Innenprozess. Ist doch outdated. Nach meiner kann man innen drin, aber hey, guck mal, es funktioniert ganz gut, weil ich gehe erstmal eine Anforderungsanalyse vor und versuche zu verstehen, was wollt ihr denn eigentlich, ja, und was davon ist denn schon vielleicht da und wo haben wir vielleicht auch Probleme in den Requirements, weil sich das beißt, ja, und dann fangen wir mal an und bauen dann halt so schrittweise etwas, was so einen Durchstich leistet und dann verifizieren wir auch, ob das Zeug am Ende auch das erfüllt, was wir uns mal am Anfang vorgestellt haben, weil ich glaube, das wird nämlich ganz oft vergessen. Früher hieß es mal KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder Kaizen, als das die Japaner mal neu erfunden haben bei Toyota, glaube ich. Genau. Alles viel zu krass. Kanban kommt ja auch aus der Ecke. Ja, und tatsächlich, also auch was Manu gerade sagte, wir müssen tatsächlich auch gucken, dass wir genau diese Prozesse einbinden, dass das Denken eben halt auch in der Verwaltung landet, weil ansonsten ist der ID-Wallet nämlich genau dasselbe Schicksal schien wie der EID. Ja, wir haben jetzt ein paar tolle, man sagt ja nicht mehr Leuchtturm, weil Leuchtturm braucht ja keiner mehr, man sagt jetzt Schaufensterprojekte. Ja, das ist so. Die sind nicht mehr ganz so hoch, die Schaufenster. Ja, aber die sind vor allem wieder analog. Ne? Die können in digital nicht denken und sagen dann, wir brauchen eine analoge Denke, also ein Schaufenster. Ne? Dann stellt man sich klassisch vor, wie man in die Stadt geht, vor so eine Einkaufsmeile und dann dieses Schaufenster anguckt und reinschaut und analog sieht, was da geht. Also die brauchen diese Denke, damit die irgendwie Digitalisierung können. Das zeigt ja, ich sag ja, das Know-how ist nicht da. Und die müssen dann von sowas wie Schaufenster oder Leuchtturm reden. Die können gar nicht in digital sprechen, weil das kennen die nicht. Und das ist die Förderung schon, halt schon irgendwie schlimm. Na? Oder man muss Leute ansprechen, die außerhalb dieser geförderten Projekte sind. Und dann passiert genau dasselbe. Es steht wieder still und dann kommen solche Krepelprozesse raus, wie Manu, was du am Anfang gesagt hast, dass das Zeug halt einfach nicht funktioniert, dass es nicht benutzbar ist. Ja, da landen wir dann am Ende. Aber der Witz ist, dass die Bürgerinnen das ja wollen. Ich will es ja auch. Jeder, der mir irgendwie, ich meine, das sind nicht viele, ne, aber jeder, der mir sagt, ja, wenn du so viel meckerst, dann brauchst du ja auch nicht wundern, dass das nicht funktioniert oder so, ne, dann sage ich immer, oder du bist ja dagegen. Dann sage ich, nein, ich bin absolut dafür. Ich hätte liebend gerne funktionale AID. Endlich könnte ich mich online ausweisen und muss gewisse Dinge einfach nicht mehr vor Ort tun, schon gar nicht in der Pandemie, so zweimal nicht, ja. Da strebt sich jede Pore, jede Zelle, die irgendwie keine Lust hat, infiziert zu werden, und das sind alle bei mir. Aber wenn du halt so machst, dass man 5 Minuten drauf guckt und es auseinanderfällt, aber im Prinzip kann man traurigerweise danach sagen, told you so, weil war doch klar, das ist ja noch nicht mal was einen, wie soll ich sagen, was einen befriedigt oder einem Kraft gibt oder wo man sagt, hey geil, ich habe heute wieder was zerrissen. Ich will es doch gar nicht. Ich will einfach nur Lobeshymnen sprechen können. Aber wann und wo? Die geben einem ja jedes Mal die volle Breitseite an Elend statt irgendwie ein sinnvolles Konstrukt, wo man gemeinsam dran wirken kann und wo man auch sagt, ey, weißt du was, ehrenamtlich bringe ich meine Freizeit auch noch rein und investiere das. Das ist nämlich gut investiert, da kommt nämlich was bei rum für die Bürgerinnen. Das wäre ja mal was, aber das passiert leider sehr selten. Aber ich glaube, wenn man die Bevölkerung daran gewöhnt, dass es schrittweise besser wird und nicht ein Jahr lang erzählt wird, dass wir eine Corona-Warn-App bauen und die Corona-Warn-App hat dann 100.000 verschiedenste Funktionen, wovon die Hälfte nicht funktioniert, das Quark. Nee, die Corona-Warn-App funktioniert einwandfrei, ja, alle Funktionen sind drin. Genau, Stelle, wo es nicht tut. Möchte ich nicht. Lass mich kurz, ich finde die Corona-Warn-App auch gut und ich wollte das eigentlich als leuchtendes Beispiel bringen, weil die Corona-Warn-App hat mit einem einfachen Funktionsumfang angefangen und wurde mit jeder Iteration, hat die mehr Funktionen gebracht und mehr Komfort gebracht. Und genau so müssen IT-Projekte auch in der öffentlichen Verwaltung funktionieren. Also es kommen immer mehr Funktionen dazu. Wenn wir gewartet hätten, bis alle Funktionen drin sind, dann hätten wir jetzt noch keine Corona-Warn-App. Aber selbst da, ne, hat der Staat wieder mal hingekriegt zu sagen, der Staat und die Verwaltung ganz generisch, oh, wir haben eine Corona-Warn-App, ach, das funktioniert sogar. Warte mal, wir versuchen diesen Luca-Crap von diesem Covid-Glücksritter und gehen damit nach vorne. Und dann denkst du dir so, ah ja, das eine funktioniert, das andere ist Marketing-Jambawamba von Corona-Glücksrittern und darauf springt ihr wieder auf. Ja. Dann guckt man sich das an und sagt, warum gibt's jetzt wieder zwei Systeme? Warum ist das wieder irgendwie krude? Und dann hat man auch schon wieder keine Lust mehr und denkt, okay, haben sie wieder, also immer mit Vollgas vor die Wand und vorher schön den Airbag ausbauen. Was soll das? Also von Luca müssen wir jetzt mal wieder weg, weil die sind ganz schnell mit den Anwälten und da habe ich keinen Bock drauf. Genau, aber du bist ja nur Podcaster und nicht Journalist, ne? Ja, Journalisten werden weggeklagt, ja, nicht Podcaster. Okay. Ja, genau, ich bin ja kein Journalist. Aber lass uns mal wieder zurückgehen zu dieser ID-Wallet. Ja. Wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, was die machen soll. Gibt es überhaupt irgendeinen Grund, wofür ich sowas brauchen könnte, so eine ID-Wallet? Da gibt es ja inzwischen mehrere Initiativen dazu. Also da gibt es ID Union, Once, ID Ideal, alles Mögliche gibt es da inzwischen, die alle vom Bund irgendwie finanziert und gestützt werden. Tja. Weiß nicht. CK zuckt in die Kamera. Ich hänge ja auch gerade so, weiß nicht. Also ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge diesen Strohballen über die Straße rollen. Ich weiß es echt nicht, ey. Ja, das ist das, was ich schon meinte. Also außerhalb dieser geförderten Dinger gibt es ja keine Use Cases. Also da wird jetzt ganz viel rumgetönt. Ja, wir haben jetzt ganz viele tolle Sachen gebaut. Aber ich bin halt auch schon über 20 Jahre im Business und ich habe halt oft solche Dinger schon gesehen. Das ist halt ein Strohfeuer, ne? Wenn das Geld weg ist, dann glimmt das noch eine Weile vor sich hin, dann raucht es und dann war es das. Ich sehe noch nicht, dass das sich tatsächlich etabliert. Das hängt schon damit zusammen, dass die Standards unten drunter ja gar nicht mal fix sind, dass die da final sind an der Stelle. Und ich muss halt überall eine neue Technologie einbauen, die ich halt nicht mit irgendwas anderem einbinden kann. Ich versuche ja gerade den Leuten zu zeigen, wie man ganz einfach mit OIDC eine EID in jede beliebige Bestandssoftware reinkriegt. Und jetzt kommt dann also an und sagt, okay, wir machen da mal so einen halbgaren Standard und jetzt müssen sich da alle welche Blockchain-Nodes hinstellen, um mitzuspielen und IBM-Technik kaufen. Ne? IBM wird das auch so drehen, dass die hinter ihre Consultants und ihre Lizenzen da bezahlt haben wollen. Und jetzt hat schon die Bundesdruckerei 2 Patente auf das ganze Verfahren. Das heißt also, aus dieser offenen, libertären Geschichte wird also dann doch wieder so ein Ding, was geschlossen ist, was genau 2 Leute bedienen können, ne? Also 2 Unternehmen. Und ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Also das ist momentan nicht absehbar. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass wir das irgendwo einbinden werden, weil das momentan alles viel zu ungar ist in irgendeiner Form, dass man sagt, als Software-Schmiede, wir bauen das mal ein. Was ist denn mit dem digitalen Schülerausweis? So ein Schüler hat ja keinen Personalausweis. Taugt so eine ID-Wallet dafür oder dem digitalen Bibliotheksausweis oder der digitalen Gästekarte oder dem digitalen Sozialpass oder ähnlichen. Taugt sowas dafür? Wenn du Schülern, also man könnte jetzt sagen, wenn du Schülerinnen, die irgendwie unter 16 sind, ein Smartphone in die Hand drücken willst, was ja eigentlich in fast allen Funktionalitäten in der AGB sagt, ab 16 darfst du mitspielen. Gut, die meisten ignorieren es, ne, und sagen dann, ich mach das mal über Mama oder über Papa und die geben es dann ein, weil heutzutage muss man da irgendwie agieren können. Das ist auch wieder eher so ein formales Gesetzesschutzkonstrukt, was in der Realität gar nicht funktioniert, weil fast alle Schülerinnen unter 16 haben irgendwie schon ein Smartphone und nutzen das Ganze, aber so rein formal wäre das ja schon irgendwie zu berücksichtigen und wird dann nicht so ganz entspannt funktionieren, ne? Sei denn, wir kämen mal weg von diesen ganzen Smartphone-Betriebssystem, die immer gekoppelt sind an diesen ganzen App-Dreck, den du automatisch mit installieren musst, der dann ab 16 zu nutzen ist. Und wir hätten mal freie Software auf freien Telefonen und könnten sagen, eine reine Schüler-Ausweis-Funktionalität oder dieser digitale Bibliotheksausweis wären ja mal was Sinn machen würde. Und dann muss das auch kein 1.000 oder wie viel auch immer Euro fettes Smartphone sein, sondern vielleicht einfach ein günstiges, kleines Gerät. Ne? Aber ich kenne zumindest nichts, was da in Massenproduktion angeboten wird, was so frei ist, dass die Hardware und die Software offen ist, dass es unter 16 entspannt genutzt werden kann. Und wenn es dann geklaut oder vergessen oder verloren wird, ist es auch nicht gleich ein vierstelliger Betrag, der flöten gegangen ist. Also wäre vielleicht ja auch mal was für so einen digitalen Staat, der vielleicht diese Infrastruktur bereitstellt, weil wenn du die Infrastruktur nicht hast, ne, kannst du total toll über Anwendungsfälle reden. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, weißt du was, wir setzen jetzt die Bürgerin in so einen Formel-1-Wagen und kann die 400 fahren. Und die hat sogar vorher eine Sicherheitsausbildung bekommen. Und dann setzt du die auf so einen holprigen Feldweg, wo du maximal 20 fahren kannst und sagst, ja, nur hopp. Und dann stehst du da und denkst, ja nee, ohne Infrastruktur tut das nicht. Und solange die Schülerinnen diese Infrastruktur nicht haben, in einer Schülerinnenkonformen Form, in einer Kinderschutzform, ja, ist das eine schöne Idee. Aber ehrlich gesagt, hat so ein Geschmäckle. Wäre da vielleicht so ein Hardware-Token mit Secure Element was? Den man an Schüler Ich wollte gerade sagen, also es gibt zwei Dinge. Erstens muss man bei solchen Sachen hinterfragen, was bringt mir das überhaupt? So ein digitaler Bibliotheksausweis oder Sozialausweis, was auch immer. Weil die Gegenseite muss ihn lesen können. Mhm. Na? Und da fängt es nämlich an. Und gerade so beim Thema Tourismuskarten haben wir uns ja auch damit beschäftigt. Ja, genau. Und die Infrastruktur, die ist da momentan zum Beispiel dabei, von Barcodes auf QR-Codes umzustellen. Ja, wir haben da auch mal böse nachgefragt mit dem einen oder anderen. Sag mal, wollt ihr nicht mal NFC-Karten einsetzen? So, weil QR-Codes kopieren und so weiter. Ne? Und da geht's aber los, ne? Die Leute haben das erstmal da. Und das wäre erstmal der entscheidende Punkt, dafür zu sorgen, dass es vielleicht was Übergreifendes, Einheitliches gibt. Ja, man kann ja anfangen mit so einer Art Bürger- oder Tourismuskarte, ja, aus den entsprechenden Tourismusregionen, wo genau nämlich sowas schon gefordert wird. Zugang zu irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, Nahverkehr, Strandbad besuchen, weiß der Geier was. Und da jetzt eine Bibliothek mit anzukoppeln, ist auch nicht gerade schwer. Ja, das kann man eben tatsächlich auch für Jugendliche ausgeben, ja, oder auch für Kinder. Und da ist halt die Frage, welche Technologiebasis will man denn haben und sich da vielleicht auf einen einheitlichen Standard zu einigen, um einfach mal so solche Sicherheitsaussagen, ne, das ist wieder so ein Thema, einmal festzuzuhören und sagt, okay, was kann ich damit beweisen, was brauche ich damit nicht beweisen, ne, was ist da nicht wichtig? Und wie kriege ich das Ganze auch kosteneffizient so hin? Gerade digitale Teilhabe, ja. Nicht alle Eltern werden ihren Kindern da irgendwie gleich so ein Smartphone kaufen können, um da einfach so einen digitalen Gigifax mitzumachen. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtiger, sich die Sinnhaftigkeit zu überlegen. Und das kann auch eine einfache NFC-Karte sein. Ne? Also einfach heißt bei mir schon mit Krypto-Controller, also nicht so eine Memory-Karte wie so ganz viele Hotels, wo ich dann immer Tag der offenen Tür spiele, sondern eben halt schon noch ein bisschen mehr. Aber auch das gibt es in günstig. Kann man sagen, okay, ich kann dann irgendwie digital was damit tun. Wenn ich an einem Telefon hänge, kann ich auch was mitmachen. Aber manchmal reicht vielleicht auch ein QR-Code aus. Ja? Also ich muss ja nur wissen, dass der Vorliegende irgendwie mal von autorisierten Stelle kommt. Und so eine Signatur da reinzupacken, ist auch kein Problem. Das heißt, es gibt durchaus auch andere Lösungen. Ne? Bestes Beispiel ist zwar in Indien immer so ein bisschen schiefgegangen, Aadhaar, das ist deren ID-System, das ist ein DIN A4-Zettel mit einem QR-Code. Mhm. Weil alles andere einfach Quatsch war. Ja, aber du musst ja trotzdem immer noch die Person, die vor dir steht, auch identifizieren, weil wenn ich mit deinem QR-Code... Wenn das notwendig ist, ja, Thorsten, wenn das notwendig ist, du hast nicht immer die Notwendigkeit einer Sichtprüfung. Ja, nicht alle Anforderungen ergeben das. Ein Sozialausweis, ja, okay. Da bräuchtest du vielleicht ein Foto drauf. Okay, dann machst du das ganze Ding laminiert mit einem Foto daneben. Du musst ja immer das Angriffsniveau auch sehen. Also sprich, ja, welche Werte kann ich denn erschleichen, wenn ich da Betrugsszenarien drauf habe? Ja, und nicht immer ist das tatsächlich sinnvoll, weil nicht immer eröffne ich gleich ein Bankkonto und mache Geldwäsche. Ja, also das ist ja das Niveau vom Ausweis. Und das will ich aber in den meisten Fällen dort gar nicht erst haben, sondern ich bin da irgendwo weit unten drunter, sondern es geht nur darum, habe ich eine grobe Berechtigungszusage, ja. Das ist dieses EIDAS-Level Substantial, von dem immer so oft gesprochen wird, ne? Mhm. Oder halt sogar Low an der Stelle. Ja, und genau diese Einstufung gibt es ja. Und das kann man auch übertragen auf solche Verfahren. Und dann kann man überlegen, dass man irgendwas baut, was halt tatsächlich auch niederschwellig ist im Sinne der Etablierung im gesamten Raum. Also sprich, bei den Leuten, bei den Bürgern, bei den einzelnen Ämtern, bei, was weiß ich, Bibliotheken, weiß der Geier. Und da aber erstmal dafür zu sorgen, dass es eine zentrale Infrastruktur gibt. Also das wäre tatsächlich mal interessant, weil dann spare ich Kosten damit. Ja, alles andere ist, glaube ich, mit Kanonen auf Spatzen. Da habe ich wieder eine tolle Lösung, ja, wo ich ein Smartphone für brauche, aber die mir nichts bringt. Ja, kann man. Weil sie keiner installiert oder keiner einsetzen kann. Kann man nicht vielleicht, zumindest für die Erwachsenen, und jetzt lassen wir mal die unter 16-Jährigen raus, kann man nicht für die Erwachsenen das mit den Attributen auf dem Ausweis machen, mit den EIDAS-Attributen? Nimm das mal dir, natürlich, da rede ich ja seit Jahren drüber. Das heißt, so muss halt nur mal jemand mitmachen. Ich wollte gerade sagen, kann man machen, aber macht halt der Staat nicht, weil mal, wäre ja nachher noch funktional und effektiv, ey. Guck mal, Ausweise kommen bei mir so ein Block. So ein Block wiegt 1,5 Kilo, ja? Und zack. Und da zeige ich genau diesen ganzen Spaß mit diesen Dingern. Ja, das sind Testausweise. Die funktionieren auch bei einer Guvernicus. Kann man da einsetzen. Und wie viel sind 1,5 Kilo Ausweiseblock, die du da in die Kamera hältst? 252. Ja, ist ungefähr so groß wie ein Ziegelstein. Knapp. Also für die Hörer. Naja, die sehen ja nichts. Ja, ein Ziegelstein voll Authentifizierung. Genau. Sehr schön. Also technisch ist das alles möglich und vorgesehen. Wäre dann sogar innerhalb von Europa kompatibel, weil es ein europäischer Standard unten drunter ist. Ne? Das heißt, ich könnte in einem Attribut zum Beispiel so eine Sozialversicherungsnummer oder sowas eintragen, wo ich dann mit einem berechtigten System diese Nummer auslese, und ich habe ja im Sichtbereich habe ich das Passbild, und dann kann ich vergleichen, ja, das ist der Richtige. Der hat quasi jetzt kriegt jetzt den Sozialpreis. Das wäre sogar Datenschutz schonend. Weil er nicht extra eine Extrakarte, die vielleicht noch leuchtend grün ist, und zu sagen, oh, da vorne steht wieder einer, der sich wieder auf Sozialkarte irgendwie einschleicht. Mhm. Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Ja, warum macht man es nicht? Ist das zu einfach, oder ist es zu politisch nicht gewollt? Hat den Ausweis die falsche Regierung eingeführt, oder? Naja, das kommt ja alles aus Bund Online 2005, ne? Also das ist alles gestartet worden, ist aber der EGK vor der Regierung Merkel. Ja. Seitdem ist da nichts mehr dran passiert. Das ist schade. Das ist echt schade. Also ich finde ja ich bin ja auch ein großer Fan von dem Personalausweis, von unserem elektronischen Personalausweis, weil der kann halt viel und ist ein echtes, modernes Stück Technologie und funktioniert. Wenn man weiß, wie, funktioniert's. Ja, also für den deutschen Markt ist das so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es noch nicht so richtig verstanden worden ist, dass die Möglichkeiten existieren. Ne? An den TRs steht das alles drin, und ich wäre tatsächlich auch dafür, wenn man dort auch mal weiter reingeht und einfach mal überlegt, okay, wie kriegt man das vereinfacht? Ne? Zugangsvoraussetzungen vereinfachen für die Behörden, aber auch mal halt auch für Unternehmen in der Wirtschaft. Diese Konzepte auch so ein bisschen mehr kommunizieren, einfach dort die Werbetrommel mal rühren. Das passiert bisher nicht, und das wäre eben halt eine. Also auch bei der Smart EID bisher ist das ja auch ganz niedriges Level, dass da mal irgendwas zu gesagt wird. Und das wäre aber wichtig, genau dort zum Beispiel auch mal anzusetzen, sowas weiterzuentwickeln und auch mit einer gewissen Erfahrung, auch unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und den ganzen Dingen, die wir gelernt haben in den letzten über 10 Jahren, das zu modernisieren. Einfach mal, das ist nur zu fair, nach 11 Jahren draufzuschauen, okay, was können wir denn noch verbessern? Ne? Und da werden wir ganz viele Dinge lösen können, die jetzt hier versucht werden, mit irgendwelchen Riesenprojekten irgendwie zu adressieren. Christian, ich glaube, wir machen mal nochmal einen Podcast nur zu dem Thema EID und Personalausweis. Das ist sinnvoll. Wie können das wir kann den, man nicht den Ausweis auch retten? Vernünftig genau. Zusammenschreiben, genau. Ja, gern. Super, habe ich notiert, komme ich im nächsten Jahr auf dich zu. Dann machen wir mal. Vielleicht bringe ich Dirk noch mit, der hier im Podcast auch bekannt ist. Der ist ja auch ein alter Recke, der damals von Anfang an mit dabei war. Da höre ich doch gerne zu, sehr schön. Genau, ja. Okay. ID-Wallet zurück. Jetzt sind wir so oft abgeschwiffen. Wir driften immer ab. Ja, ja, das ist ab, einfach ein schwieriges Thema. Ja, letztendlich haben wir festgestellt, ID-Wallet ist Quatsch, brauchen wir nicht. Die ganzen Wallet-Projekte am besten einstampfen, weil die Infrastruktur ist vorhanden. Der Ausweis könnte das alles. Der Ausweis ist SSI-fähig oder ist quasi schon SSI, weil jeder, der den schon mal verwendet hat, wird auch sehen, mit der Ausweis-App kann er sich auswählen, welche Daten er übertragen möchte und welche nicht. Kann er selbst an- und abwählen. Was kann man dazu noch sagen? Schwierig, ja. Ihr wolltet hier anzünden, ihr wolltet hier die ID-Wallet anzünden. Nee, ach, wir wollen die ID-Wallet anzünden. Ey, das zündet sich ja alles von selbst an. Du kommst ja nur in die Nähe und das fängt schon an zu funken und da liegt überall Benzin. Das kann man ja, da kann man ja gar nichts für. Aber alles drumherum sieht ja auch nicht besser aus, ne? Die EID ist toll, aber das ganze Setup, wie man es einbettet, ist komplett fail. Da kannst du auch noch alles abfackeln und sagen, meine Güte, ey. Also, da reicht nicht anzünden, da musst du eigentlich brandroden, denn nach einem Brandroden entsteht Neues. Ja, und du hast diesen ganzen alten Schnodder irgendwie losgekriegt. Und vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwie wegkommen von diesem Anzünden und eher hin zu meinem Brandroden. CK, wir hatten noch letztens noch irgendwie auf Twitter gespaßt, wir brauchen einen Doppelflammenwerfer. Wäre vielleicht wirklich mal eine Option. Dann gehen wir mal im Duett einmal abfackeln und sagen so, und jetzt kann darauf Neues entstehen und das ist dann ohne diese ganzen kaputten Konstrukte und damit kriegen wir auch mal was Schönes kreiert, was auch wirklich funktional ist und endlich mal für die Bürgerinnen da ist. Das wäre also, doch, oder? Ja, vielleicht auch mit Blick auf die EU fällt mir das gerade nochmal so auf. Wie gesagt, der Weg, warum man jetzt in Richtung dieser ganzen Blockchain-ID-Wallet nur mal gegangen ist, war ja auch diese europäischen Blockchain-Bestrebung. Und das kommt daher, weil die anderen Länder alle noch diese Zertifikatslösungen haben, ne, die auch tatsächlich mit unter 2 Dekaden alt sind. Und dort habe ich immer noch diese ganzen alten Probleme, weswegen man die Zertifikate loswerden will. Und ich glaube, man hat einfach noch nicht verstanden, dass hier Frankreich und Deutschland was gebaut haben, was das ganze Thema schon löst. Und jetzt rennt man in Richtung Blockchain los. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man einmal auch die Notbremse ziehen muss und genau einmal brandroten, weil klar, Zertifikate müssen weg, ja, weil da wissen wir, dass die sind nicht SSI-fähig, da habe ich keine Kryptoagilität und nichts. Die ganze Technologie dahinter ist wirklich alt. Aber Blockchain ist auch nicht der richtige Weg. Da sind wir einfach falsch abgebogen. Und das wäre so der Punkt, wo man jetzt einfach sagen muss, okay, das ist auch meine Hoffnung, die neue Bundesregierung, zu sagen, stopp, aus, lass uns mal ganz kurz nachdenken, was hier eigentlich passiert ist und überlegen, was vielleicht auch schon richtig ist in der anderen Ecke und wie man die anderen vielleicht mitnehmen kann, statt hier einfach blind links mit Leuten, die von der ganzen Thematik, was ich mit ID-System tue, keine Ahnung habe, in diesem Blockchain-Zug aufspringen. Das hilft uns nämlich nichts. Außer Geld zu verbrennen. Aber glaubst du wirklich, dass sich was ändern wird? Ich meine, jetzt haben wir ja gesehen, dass irgendwie auch die neue Innenministerin von der SPD sagt, übrigens, wir lassen die ganzen Ebenen so, wie sie sind und die ganzen Leute, das heißt, die Leute, die digitalisieren, versagt haben, bleiben jetzt an ihrer Position und sie erwartet jetzt aber, dass sich plötzlich magisch Dinge ändern. Ich weiß nicht, das ist schon der erste Hieb, wo ich sage, also in dem Koalitionsvertrag stand eigentlich was anderes drin, ne? Wenn dieselben denkenden Köpfe mit derselben Denkweise jetzt plötzlich sagen, hey, wir gehen total anders an die Sache. Ja, was soll das sein? Schizophrenie? Ja, ich sehe das ähnlich wie du, ich sehe das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, enttäuschend auf jeden Fall. Ich sehe das auch unter 2 Dingen. Das eine ist natürlich, dass man vielleicht kurz nach dem Start sagt, wir lassen mal die Leute noch im Amt. Ganz einfach, um erstmal eine Übergabe der Projekte hinzukriegen und tauscht die vielleicht noch später aus. Das wäre so meine Hoffnung, weil das ist notwendig. Ja, aber hat man nicht gesagt. Hat man gesagt, macht man mit denen jetzt weiter, ist schön. Ja, dann haben wir genau denselben Fail, den wir gerade schon hatten. Wir haben eine Verwaltung, die das System nicht versteht, die halt irgendwie mit den Armen rudert, Steuereuros zu den Fenstern rausschmeißt. Und es kommt halt Bullshit hintenbei raus. Und das ist das Risiko, was ich hier auch ganz klar sehe. Ne? Das ist auch so die Hoffnung gewesen aus dem Koalitionsvertrag. Das ist jetzt nicht erfüllt worden. Und das ist so das erste Ding, was ich der Frau Faeser auch so ein bisschen anlastet, dass sie genau dort nicht aufgeräumt hat. Da werden wir sehen, was draus wird. Ja, man muss aber auch eins sagen, manchmal braucht man, gerade wenn der Regierungswechsel stattfindet, braucht man Köpfe, die man leicht abschlagen kann, die dann rollen können, wenn irgendwas schiefläuft. Ich denke mir nur, ja, aber das ist doch keine Struktur, wie man konstruktiv und motiviert, innovativ neue Digitalisierungsprojekte aufsetzt. Wenn man sagt, ich platziere dich, ja, aber dann machen wir Politik und nicht echte Umsetzung von sowas wie ID und SSI, weil dann eiern wir weiter mit Politik rum. Jeder muss auf seinen Kopf aufpassen. Und damit haben wir wieder Verantwortungsdiffusion, Zuständigkeitsvarianz und irgendwelche politischen Projekte, die aber politisch sind und nicht tatsächlich effektiv. Gut, dann können wir es auch einfach sein lassen. Ist sogar besser, weil dann kannst du nichts kaputt machen. So. Ja. Weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist. Will ich nicht. Ich hätte gern funktionale Systeme. Zur Entspannung. Vielleicht muss ich noch eins dazu sagen. Das Thema ist ja aus dem Bundeskanzleramt raus. Das heißt also, da hat schon ein Wechsel stattgefunden. Hm. Und beim BMI, die Kollegen haben ja auch das Thema Smart EID auf dem Radar und haben das auch weitergebaut an der Stelle. Ne? Sicherlich auch nicht mit dem EFE, den wir uns vorgestellt haben. Aber dort ist es ja in der Mache. Und da finde ich es jetzt auch nicht zu doof, wenn da vielleicht eine Übergabe erstmal stattfindet, ähnlich wie es Thorsten schon gesagt hat. Ne? Man hat die da erstmal drin. Wenn das halt nicht funktioniert, tauscht man die halt später aus. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und gut ist schon mal, dass tatsächlich also dieses Team, was im Bundeskanzleramt das bisherige so versenkt hat, so in der Form nicht mehr existiert. Ja, im Bundeskanzleramt haben sie ganz schön aufgeräumt. Schade, dass der Normkontrollrat da auch rausgewandert ist und jetzt irgendwie unter ferner Liefen im Justizministerium rumhängt, weil die haben schon ganz gut auch die Finger in die Wunden gelegt und zwar ganz schön tief mit Salz dran. Und schade, dass dass diese Kontrollinstanz nicht mehr so wirklich vorhanden ist. Vielleicht machen sie was anderes, was Neues. Ja, ist auch die bittere Pille. Ich hätte mir beim Normenkontrollrat auch gewünscht, dass die auf das ganze Thema ID-Wallet drauf gucken, beziehungsweise auch auf das Ökosystem. Weil es spielt ja noch mehr eine Rolle. Ne? Man hat ja seitens des Bundeskanzleramts gesagt, man will eine Public-Private-Partnership aufbauen, über die man übrigens keine Details verraten will, weder im Bundestag noch irgendwo anders. Und das ist etwas, was das ganze Land betrifft. Ja? Die gesamte Bevölkerung, jeden hier, also auch die juristischen Personen, die Unternehmen. Und das ist also so eine ganz seltsame Nummer. Spätestens das ist für den Normenkontrollrat, nicht nur für den Bundesrechnungshof, ein Thema, was man sich ganz genau anschauen muss. Und das ist halt schade an der Stelle, dass das noch nicht aufgeräumt wird. Ja. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch mal gucken, wie du gerade schon sagst, mal schauen, was sie machen, wie das aufgehängt ist. Vielleicht funktioniert das jetzt besser. Wir werden sehen. Ja, die sind jetzt seit einer Woche im Amt. Da wird schon ein bisschen was passieren, gehe ich von aus. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber ab Januar habe ich da große Hoffnung. Gut, jetzt haben wir viel geredet, sind quasi ständig abgeschweift, abgeschwoffen, wie man so schön sagt im Podcast-Sprech. Abgeschwurbelt, nein. Auch. Abgeschwurbelt vielleicht auch. Aber ich würde jetzt hier mal den Sack zumachen. Christian, Manuel, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Christian, ich habe dich auf der Liste. Du kommst im Januar nochmal dran oder im nächsten Jahr nochmal dran. Und Manuel, wir lesen uns die ganze Zeit auf Twitter. Genau. Und vielleicht finden wir auch mal wieder einen Anknüpfungspunkt für eine der nächsten Sendungen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bis demnächst. Tschüss. Dann. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. So, bis bald. Tschüss. Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.house.